Die Effekte der Dienstmarke. Diejenigen, die nach der Pfeife einer angeblichen Autorität tanzen, wollen dieses normalerweise nicht wahrhaben. Wenn ein Soldat seine Paradeuniform anlegt, in einer Formation marschiert oder in ein Militärfahrzeug einsteigt, wenn ein Polizist seine Uniform anzieht und in das Auto einsteigt, auf dem in großen Buchstaben Polizei steht, wenn ein gewöhnlich gekleideter Gesetzeshüter, zum Beispiel des FBI, des Finanzamts, der US-Marshals oder irgendeiner anderen Organisation, seine Dienstmarke zeigt oder seinen offiziellen Titel benennt, sagt er damit etwas Spezielles aus, was folgendermaßen zusammengefasst werden kann. Ich handle nicht wie ein denkfähiges, verantwortungsvolles, eigenständiges menschliches Wesen und sollte auch nicht wie ein solches behandelt werden. Ich bin nicht persönlich verantwortlich für meine Handlungen, weil ich nicht nach meinem eigenen freien Willen oder nach meinen eigenen Maßstäben für richtig und für falsch handle. Stattdessen handle ich als Werkzeug von etwas Übernatürlichem, als etwas mit dem Recht, andere zu beherrschen und zu kontrollieren. In dieser Eigenschaft darf ich Dinge tun, die dir verboten sind. Ich habe Rechte, die du nicht hast. Du musst das tun, was ich dir sage, meinen Befehlen gehorchen und mich als deinen Vorgesetzten behandeln, weil ich nicht nur ein gewöhnliches menschliches Wesen bin. Ich bin etwas Höheres. Durch meinen blinden Gehorsam und meine Loyalität gegenüber meiner Herrscher bin ich Teil eines übermenschlichen Wesens geworden, das Autorität heißt. Jeder Gesetzesvollstrecker der Welt ist diesem bizarren, mystischen, sektenhaften Glauben verfallen. Es ist äußerst gefährlich, wenn sich jemand einbildet, dass die grundlegenden Regeln, die festlegen, was richtig und was falsch ist, für ihn nicht gelten. Soldaten und Gesetzesvollstrecker stellen normalerweise ihre offiziellen Uniformen mit großem Stolz zur Schau. Tatsächlich aber zeigen sie öffentlich, dass sie einem wahnhaften Glauben verfallen sind, dass ihre Wahrnehmung vollständig verzerrt und verrückt ist und dass sie das verraten haben, was sie zu Menschen macht. Ihren freien Willen und ihre persönliche Verantwortung. Jeder, der im Namen der Autorität handelt, hat die vollkommen lächerliche Lüge akzeptiert, dass Positionen, Dienstmarken und Ämter grundlegend verändern, welche Verhaltensweisen moralisch und welche unmoralisch sind. Diese Vorstellung ist offensichtlich verrückt, wird aber nur selten als Verrücktheit erkannt, weil auch die Opfer der Vollstrecker dieser Wahnvorstellung unterliegen. Üble Handlungen aus guten Absichten. Es ist wichtig zu verstehen, dass die meisten Menschen, die Gesetzeshüter und Soldaten wurden, für Gerechtigkeit kämpfen wollten. Entgegen ihrer guten Absichten werden sie aber wegen ihres Glaubens an die Autorität dazu benutzt, Unschuldigen zu schaden und die Täter zu schützen. Wenn ein Polizeibeamter das Gesetz vollstreckt und ein Soldat Befehle ausführt, verschwinden alle seine persönlichen Werte und guten Absichten spurlos. Sie werden durch die Absichten der Befehlsgeber ersetzt. Ohne die Propaganda der Soldatenrekrutierung, bei der junge Männer und Frauen dazu aufgefordert werden, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu kämpfen, ist die eigentliche Aufgabe eines Soldaten, Menschen im Auftrag des Herrschers zu töten. So einfach ist das. Wie viele Amerikaner würden aus eigener Überzeugung in ein fremdes Land reisen und Menschen töten, die sie gar nicht kennen? Sehr wenige. Wie viele Amerikaner würden aus eigener Überzeugung in einem fremden Land annehmen, dass sie das Recht dazu hätten, von Tür zu gehen, fremde Menschen mit vorgehaltener Waffe zu verhören, in ihre Häuser einzudringen und sie zu durchsuchen, weil sie glauben, dass sich möglicherweise richtig böse Leute darin befinden? Sehr wenige. Das sind Handlungen, die fast jeder Mensch nach eigenem moralischen Empfinden als falsch ansehen würde. Aber wenn jemand freiwillig zu einer autoritären Armee geht, dann schaltet er absichtlich sein eigenes Urteilsvermögen und Gewissen aus, um das tun zu können, was ihm gesagt wird. Manchmal wenden Soldaten rechtmäßige Gewalt an, um beispielsweise Aggressoren und Angreifer abzuwehren. Normalerweise sind sie allerdings selbst die Aggressoren und Angreifer. Anders könnte das Militär einer Regierung auch gar nicht funktionieren. Eine Armee mit Soldaten, die von Tür zu Tür gehen und jeden Hauseigentümer um Erlaubnis bitten, das Haus zu betreten, wäre eine absurde Vorstellung. Die Situation wird einfach Krieg genannt und schon denken die Staatsgläubigen, dass die üblichen menschlichen Verhaltensregeln nicht mehr gelten. Die Soldaten begehen Hausfriedensbruch und rechtfertigen diesen damit, dass er notwendig sei. Sie bestehlen die Menschen, sie schüchtern sie ein, bedrohen sie, greifen sie an, verhören sie, foltern und ermorden sie. Und sie tun das sogar Menschen an, die sie als Verbündete betrachten. Ein Beispiel einer groß angelegten Aggression und Unterwerfung war die militärische Invasion und Besetzung des Irak durch die Söldner der US-Regierung. Sie erfolgte angeblich zur Verteidigung des irakischen Volkes. Sie führte zwar zur Beseitigung eines Regimes, war mindestens aber ebenso unmoralisch wie das auf Einschüchterung und Mord aufgebaute Regime von Saddam Hussein. Das angeblich Böse des Feindes dient oft als Rechtfertigung für autoritäre Unterwerfung. Extreme Gewalt gegen Unschuldige wurde bisher in der gesamten Geschichte immer als Kampf für die Freiheit bezeichnet. Oder als Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Bis heute hat sich nichts daran geändert. Bevor die Nazis Polen überfielen, führten sie zuerst eine Reihe von Operationen unter falscher Flagge und Propagandaaktionen durch, die als Operation Himmler bekannt sind. So konnten sie den Überfall als rechtmäßigen Akt der Selbstverteidigung verkaufen. Tatsächlich aber richtet sich die Gewalt autoritärer Armeen niemals ausschließlich gegen die Aggressoren der anderen Seite. Auch wenn die Schuld des feindlichen Regimes offensichtlich ist und der Krieg im Sinne einer Verteidigung rechtmäßig erscheint. Die Strukturen und Methoden hierarchischer Armeen führen immer zu unschuldigen Opfern. Das ist kein Zufall, sondern volle Absicht. Durch das untrennbar mit dem Patriotismus verbundenen Rudelverhalten ist das unvermeidbar. Im Zweiten Weltkrieg betrachteten die amerikanischen Soldaten die Krauts und die Japsen pauschal als ihre Feinde, anstatt jeden Einzelnen als Feind zu sehen, der tatsächlich Gewalt gegen unschuldige Menschen verübte. Für den einzelnen Soldaten war es dadurch nicht nötig, die eigene Wahrnehmung und das eigene moralische Empfinden als Maßstab an seine Handlungen anzulegen. Anders können autoritäre Befehlsketten nicht funktionieren. Die meisten Menschen, die Krautsdeutsche oder Japsen, Japaner, waren, hatten selbstverständlich nichts mit dem Konflikt zu tun. Abgesehen davon, dass sie ihn durch ihre Steuern finanzieren mussten, worauf später ausführlicher eingegangen wird. Das Militär der Regierung und ihre Propaganda zielen stets darauf ab, eine allgemeine Kategorie von Menschen zu dämonisieren, anstatt sich ausschließlich auf die Einzelpersonen zu konzentrieren, die tatsächlich Gewalt initiiert haben. Egal um welche Seite es sich im Krieg handelt. Ganze Bevölkerungsgruppen werden dazu gebracht, sich gegenseitig zu unterdrücken oder auszurotten. In keinem Krieg zwischen Nationen kann es keine gute Seite geben. Neben der Gewalt gegen andere Soldaten setzt das Militär immer auch Gewalt gegen unschuldige Menschen ein. Wohl zu den abscheulichsten Beispielen zählen die Atombombenabwürfe auf Nagasaki und Hiroshima, die bei weitem schlimmsten terroristischen Einzeltaten und Massenmorde der Menschheitsgeschichte. 200.000 unschuldige Menschen mussten sterben, rund 70 Mal mehr als beim Angriff auf das World Trade Center am 11. September 2001. Die Ziele wurden offen zugegeben. Ein ganzes Land in Angst zu versetzen und dem Volk Schmerzen und Todesopfer zuzufügen, um die eine Herrscherkaste dem Willen einer anderen Herrscherkaste zu unterwerfen. Ironischerweise passt das perfekt zum Begriff des Terrorismus, wie ihn die US-Regierung definiert. Unter Terrorismus sind Handlungen zu verstehen, die darauf abzielen, die Zivilbevölkerung einzuschüchtern und zu unterwerfen oder die Politik einer Regierung durch Einschüchterung und Zwang zu beeinflussen. Selbstverständlich gilt diese Definition nicht, wenn solche Handlungen legal sind und oder von Regierungen selbst begangen werden. Schließlich sind sie dann ja legitim und gerecht. Nebenbei bemerkt ist die Existenz von Atomwaffen ausschließlich das Ergebnis des religiösen Glaubens an die Autorität. Anders als bei anderen Waffen ist es unmöglich, sie nur zur Verteidigung einzusetzen. Der einzige Grund, warum die Atombombe überhaupt erfunden und hergestellt wurde, war, weil es in der autoritären, nationalistischen Rudelverhaltensfantasie möglich und rechtens ist, Krieg gegen ein ganzes Land zu führen und Tausende von Menschen mit einem Schlag auszurotten. Mitglied einer staatlichen Armee zu sein setzt voraus, sich an menschenverachtenden Handlungen beteiligen zu wollen. Egal ob direkt oder indirekt und unabhängig von irgendwelchen guten Absichten. Warum? Ganz einfach. Nach seiner eigenen Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit zu handeln, sich an das eigene Gewissen zu halten und nach dem eigenen Gefühl für richtig und falsch zu entscheiden, ist vollkommen unvereinbar mit der Beteiligung an jeglichem staatlichen Militär. Das tragische Ergebnis von Kriegen ist, dass beide Seiten immer falsch liegen. Sie gehen gewaltsam gegen Unschuldige vor. Gleichzeitig liegen beide Seiten jedes Krieges immer richtig, wenn sie jeweils die andere Seite beschuldigen, Gewalt gegen Unschuldige zu initiieren. Solange es also Soldaten gibt, die dazu bereit sind, sich einer angeblichen Autorität zu unterstellen und auf Befehl andere Menschen sogar zu ermorden, gibt es keinen langfristigen Frieden. Kein Kämpfer für irgendeine Regierung oder für sein Land kann Freiheit und Gerechtigkeit erreichen. Eine Herrscherkaste kann ihrem Wesen nach niemals für Freiheit und Gerechtigkeit stehen. Sie würde anderenfalls aufhören zu existieren. Das Einzige, was die Soldaten der Regierung jemals erreichen können, ist Unterdrückung und Herrschaft. Wie gut ihre Absichten und wie mutig ihre Handlungen sind, spielt dabei keine Rolle. Ironischerweise behauptet das US-Militär, dass amerikanische Soldaten das Recht und die Pflicht hätten, jeden Befehl zu verweigern, den sie als illegal oder unmoralisch ansehen. Das geschieht vermutlich, um das an sich bösartige Wesen jedes staatlichen Militärs zu verschleiern und einen vermeintlichen Unterschied zwischen den eigenen Söldnern und denen anderer tyrannischer Regimes zu suggerieren. Trotz dieses angeblichen Rechts landet jeder Soldat bei Befehlsverweigerung vor dem Kriegsgericht. Obwohl dieses Prinzip für sich gesehen eigentlich in Ordnung wäre, ist es Teil des Konzepts der Autorität. Es zählt zu den perfiden Methoden, die Menschen zu denkunfähigen, gehorsamen Soldaten des Regimes machen. In einer Kampfsituation entspricht nahezu alles, was jedes staatliche Militär tut, aggressivem Terrorismus. Fast jeder Befehl an einen Soldaten ist ein unmoralischer Befehl. Ob es das Eindringen in das Grundstück von jemand anderem ist, die Sprengung einer Brücke, die Sperrung einer Straße, die Entwaffnung von Zivilisten, die Verhaftung unschuldiger Menschen, die Verhöre oder die Ermordung vollkommen unbekannter Menschen. Das Opfer einer Aggression hat das Recht, den Aggressor, egal ob er in eigener Sache oder im Namen der Autorität handelt, zu stoppen. Und zwar mit dem Maß an Gewalt, das dazu nötig ist. In vielen Situationen ist es als vollkommen gerechtfertigt, auf Soldaten einschließlich amerikanischer Soldaten zu schießen. Jemanden deswegen zu töten, weil dieser sich selbst gegen Aggressoren verteidigt, ist Mord, auch wenn die Aggressoren US-Soldaten sind. Nahezu jeder Soldat begeht routinemäßig unmoralische, aggressive Handlungen, weil er glaubt, dass das durch die Befehle der Autorität irgendwie in Ordnung geht. Wenn ein Soldat das Recht und die Pflicht der Gehorsamsverweigerung bei unmoralischen Befehlen wirklich ernst nehmen würde, dann wäre das Erste, was er tun würde, den Militärdienst zu quittieren. Auch wenn sie es mit den besten Absichten tun, werden jene, die als Söldner für die Regierung handeln, immer Teil einer Maschinerie sein, die in einem ungleich größeren Ausmaß systematische Gewalt gegen Unschuldige einsetzt, als dass sie diese Unschuldigen verteidigt. So gesehen begeht nahezu jeder Soldat im Einsatz Handlungen, die verteidigende Gewalt gegen ihn rechtfertigt. Trotzdem wird jeder, der Widerstand gegen ihre aggressiven Handlungen leistet, als feindlicher Kämpfer bezeichnet, als Aufständischer oder als Terrorist. Die amerikanischen Befehlshaber tun dieses ebenso wie alle anderen Invasoren und Eroberer. Selbstverteidigung gilt dann als Todsünde, wenn sie gegen die aggressive Gewalt im Namen der Autorität gerichtet ist. Entsprechend regen sich viele amerikanische Autoritäre sich maßlos darüber auf, wenn jemand wahrheitsgemäß sagt, dass viele Tausende von Menschen weltweit gute Gründe haben, auf amerikanische Soldaten zu schießen. Ein Mensch, der niemandem etwas getan und niemanden bedroht hat, der einfach nur zu Hause ist und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert, hat das Recht dazu, sich und seine Familie gegen schwer bewaffnete Verbrecher zu schützen, die seine Tür eintreten, mit Maschinengewehren auf ihn zielen und ihn und seine Familie bedrohen und schikanieren. Mit allen Mitteln, die dazu notwendig sind, einschließlich der Tötung der bewaffneten Eindringlinge. Der ganz normale Amerikaner würde sich vollkommen im Recht fühlen, wenn er durch ausländische Söldner auf diese Weise überfallen wird, und er würde alles dafür tun, um sich gegen die Angreifer zu verteidigen. Aber seinen amerikanischen Mitbürgern, die sich einer Autorität unterwerfen und sich einem Rudelverhalten hingeben, jubelt er zu, wenn sie solche Überfälle selbst in einem fremden Land begehen. Er unterstützt die Soldaten, wenn sie Hauseigentümer ermorden, die versuchen, sich gegen solche verbrecherischen Aggressionen zu wehren. Militärische Handlungen der Autorität sind niemals reine Verteidigung. Kriegserklärungen der Regierungen dienen niemals dazu, Unschuldige zu verteidigen oder die Freiheit zu bewahren, auch wenn das noch so oft behauptet wird. Wenn sich eine Regierung an Kriegen beteiligt, dann tut sie es nur, um ihr Territorium, das von ihr beherrscht wird, zu sichern oder zu erweitern. die Herrscherkaste kann ihrem Wesen nach die Freiheit der eigenen Untertanen nicht anstreben und erst recht nicht die Freiheit der Untertanen anderer Herrscher. Am Ende heißt es immer, dass die toten Soldaten ihr Leben für ihr Land gegeben haben. In Wirklichkeit waren sie nur Ressourcen, die die Tyrannen für Revierstreitigkeiten mit anderen konkurrierenden Tyrannen verbraucht haben. Um die Tatsache zu verbergen, dass Regierungen niemals Kriege wegen Gerechtigkeit oder Freiheit führen, werden die Menschen mit Propaganda über Heldentum und aufopferungsvollen Patriotismus gefüttert. Die Tyrannen tun dieses zum eigenen Machterhalt. Eine objektive Betrachtung der Geschichte macht das offensichtlich. Ein Beispiel ist das Vorgehen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Dieses war zwar anscheinend gerechtfertigt und führte zum Sieg über den drittschlimmsten Massenmörder in der Geschichte, Adolf Hitler. Aber es führte gleichzeitig zum allerschlimmsten aller Massenmörder der Geschichte, Josef Stalin. Die Alliierten übergaben ihm nahezu halb Europa. Das Ziel der meisten amerikanischen Soldaten, die in den Krieg zogen, wollten ohne Zweifel die Guten vor den Bösen schützen. Aber ihre Befehlshaber strebten nur nach autoritärer Eroberung und nach Macht. Und so blieb vom mutigen Einsatz der Soldaten am Ende auch nicht mehr übrig als das. Mit viel Fantasie könnte man auf den Gedanken kommen, dass das Ziel der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg war, sich selbst zu verteidigen, weil die nationale Sicherheit auf dem Spiel stand. Aber bei den meisten Operationen des US-Militärs spielte eine direkte Bedrohung der Vereinigten Staaten keine Rolle. Mehr als 30.000 Amerikaner starben im Koreakrieg. Niemand konnte sich vorstellen, dass Nordkorea in die USA einmarschiert. Mehr als 50.000 Amerikaner starben im Vietnamkrieg. Es war unvorstellbar, dass die Nordvietnamesen in die USA einmarschieren. Ebenso unvorstellbar war es, dass irakische oder afghanische Armeen in die USA einmarschieren. Die Rechtfertigung für solche Konflikte war immer irgendetwas Diffuses wie, der Kampf gegen den Kommunismus oder noch Absurderes, wie einen Krieg gegen den Terror, führen zu müssen, wobei terroristische Aktionen hauptsächlich von den US-Streitkräften durchgeführt wurden und immer noch werden. Die traurige Ironie an der Sache ist, dass die amerikanische Herrscherkaste die einzige Terroristenbande ist, die dazu fähig ist, das amerikanische Volk zu erobern und zu unterwerfen. Es gelingt ihr durch den Anschein der Rechtmäßigkeit, den sie bei ihren Opfern erzeugt. Die gigantische Militärmaschinerie und ausnahmslos alle Kriegsspiele, für die sie genutzt wurde, hat die meisten externen Bedrohungen erst erschaffen. Von einem tatsächlichen Schutz der amerikanischen Öffentlichkeit kann keine Rede sein. Und nach wie vor werden die selbst erschaffenen Bedrohungen als Vorwände benutzt, um die Unterdrückung des eigenen Volkes zu rechtfertigen. Unter anderem durch Maßnahmen, die mit dem Orwellschen Neusprechbegriff Patriot Act bezeichnet wurden. Der allseits bekannte Autoaufkleber, auf dem steht: Wer seine Freiheit liebt, dankt einem Veteran, ist ein typischer Ausdruck des Rudelverhaltens. Es entsteht durch die staatsverherrlichende Propaganda, die die Herrscherkaste ihren Untertanen kontinuierlich verabreicht, um sie weiterhin als Bauernopfer in ihren sadistischen und zerstörerischen Spielen zu missbrauchen. Auch wenn ein Sklaventreiber kämpft, um einen anderen Sklaventreiber am Diebstahl seiner Sklaven zu hindern, so ist er noch lange kein Verbündeter der Sklaven. Viele Veteranen haben ihr Leben riskiert. Sie sind durch die Hölle gegangen und haben andere Menschen, möglicherweise auch Unschuldige, verletzt oder getötet. Sie sind teils mit schweren körperlichen und emotionalen Traumata aus ihren Einsätzen zurückgekehrt. Selbstverständlich werden sie nur äußerst ungern zugeben, dass sie das alles letztlich nur in Kauf genommen haben, um Bauernopfer in einem kranken Spiel von Größenwahnsinnigen zu sein. Immerhin haben auch einige der berühmtesten militärischen Persönlichkeiten in der Geschichte inzwischen bestätigt, dass Regierungen Kriege nicht für ein edles Ziel führen, sondern um Macht und Profit daraus zu schlagen. Major General Smedley Butler, der zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1940 der am höchsten ausgezeichnete Marine der Geschichte war, schrieb ein Buch mit dem Titel »Krieg ist ein schmutziges Geschäft«. Darin kritisiert er den militärisch-industriellen Komplex und sagt, dass Krieg zum Wohle von sehr wenigen auf Kosten von sehr vielen durchgeführt wird. Er geht sogar so weit, das Militär als »Service« von »Schlägern«, »Gaunern« und »Gangstern« zu bezeichnen. Ähnlich drückte es General Douglas MacArthur aus, als er sagte, dass militärische Expansion durch eine künstlich erzeugte Psychose der Kriegshysterie angetrieben wird. Und er sagte: Die Mächte halten uns in einem Zustand ewiger Angst, sie halten uns in einem unendlichen Sturm aus patriotischer Leidenschaft und dem Geschrei über einen gravierenden nationalen Notstand gefangen. Immer droht ein schreckliches Übel uns aufzufressen, wenn wir nicht blind hinterherrennen und die Unsummen an Geld zusammenraffen, die von uns verlangt werden. Doch im Rückblick ist es noch nie zu solchen Katastrophen gekommen. Sie scheinen nie real gewesen zu sein. Krieg ist so gesehen nur Betrug und Abzocke einer Herrscherkaste. Mit Gräueltaten, die in den Regimes von Stalin, Mao, Hitler, Lenin, Pol Pot und vielen anderen ungeheure Ausmaße erreichten. Die Herrscherkaste hält sich dabei aus den blutigen Kämpfen und massenhaften Bauernopfern in der Zivilbevölkerung schön heraus und beobachtet alles aus sicherer Entfernung. In Kriegen geht es nie um Ideale und Prinzipien. Sonst hätte die US-Regierung zum Beispiel keine Tyrannen wie Manuel Noriega oder Saddam Hussein installiert, um anschließend Kriege gegen sie zu führen. Ein noch offensichtlicheres Beispiel dafür, dass es im Krieg nicht um Prinzipien geht, ist die Tatsache, dass Josef Stalin und seine Sowjetunion zu Beginn des Zweiten Weltkriegs Erzfeinde der Vereinigten Staaten waren. Bis zum Ende des Krieges wurde der psychopathische Massenmörder, Uncle Joe, durch die Propagandisten der US-Regierung Uncle Joe genannt und galt als edler Verbündeter. Stalins Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die zu Abermillionen von Toten führten, blieben seinerzeit in den USA weitgehend unerwähnt. Vor diesem Hintergrund ist es absurd zu behaupten, dass die US-Regierung beschlossen hatte, sich am Zweiten Weltkrieg wegen moralischer Prinzipien zu beteiligen oder um das Böse zu besiegen. In herkömmlichen Kriegen sehen konkurrierende Herrschergruppen, einschließlich der amerikanischen, fröhlich dabei zu, wie sich ihr Fußvolk gegenseitig zu Tausenden abschlachtet. Interessant ist vor allem aber auch, was nicht geschieht. Es war lange offizielle Politik vieler Regierungen, darunter auch der US-Regierung, die ausländischen Herrscher als Hauptverantwortliche für den Krieg direkt anzugreifen und zu töten. Die moralischste, vernünftigste und die kostengünstigste Verteidigungsmethode gegen den Angriff durch eine Regierung ist die Ermordung jener, die die Befehle dazu erteilen. Regierungen ins Fadenkreuz zu nehmen, statt ihre Gesetze streuen Handlanger, würde der Menschheit am meisten dienen. Die gewalttätigsten Konflikte wären schnell beendet und gleichzeitig würde eine deutliche Abschreckungswirkung dafür sorgen, dass die Größenwahnsinnigen es gar nicht erst zu solchen Konflikten kommen lassen. Trotzdem gibt es zwischen den meisten Tyrannen einen offenen gegenseitigen Nichtangriffspakt. Aber mit dem Leben der Untertanen zu spielen, ist gleichzeitig vollkommen in Ordnung. Immer und immer wieder marschieren unzählige Soldaten auf die Schlachtfelder, um sich gegenseitig zu töten, während die wirklichen Feinde der Menschheit, die Herrscher auf beiden Seiten, außerhalb der Gefahrenzone bleiben. Voll von guten Absichten wird das Blut von Soldaten vergossen. Das Blut von tapferen Vollstreckern der Regierung, die ihren Befehlen treu ergeben bis zum bitteren Ende gehorchen, die ihrem Wesen nach niemals dazu beitragen können, echte Freiheit und Gerechtigkeit herzustellen. Auf beiden Seiten tragen die Regierungen die größte Verantwortung für die Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Wenn es einem Soldaten gelingt, das zu erkennen und er daraufhin gezielt gegen sie vorgeht, wird er als Verräter und Terrorist verfolgt und bestraft. Stolz darauf, Verbrechen zu begehen. Die Aufgabe von allen Gesetzesvollstreckern, vom einfachen Bürokraten bis zum Soldaten, ist es, den Willen der Herrscherkaste mit Gewalt durchzusetzen. Trotzdem glauben die meisten von ihnen daran, dass sie alles im Dienste der Menschen tun. Dass jemand einem anderen dient, indem er Gewalt gegen ihn anwendet, ist selbstverständlich vollkommen lächerlich. Die Gesetzesvollstrecker kommen niemals auf die Idee, dass sie Teil eines unmoralischen und unzivilisierten Systems aus Aggression und Gewalt sind. Vom einfachsten Bürokraten bis zum Auftragsmörder, die meisten staatlichen Handlanger rechtfertigen ihre Handlungen damit, dass sie nur ihre Arbeit tun und dass sie für ihr Handeln und dessen Folgen keinerlei persönliche Verantwortung tragen. Das ist der Hauptgrund für den Niedergang der Menschheit. Unrecht in großem Ausmaß ist nicht auf individuelle Gier, Bosheit oder Hass zurückzuführen. Es folgt daraus, einfach zu tun, was von einem verlangt wird, nach dem Prinzip Befehl und Gehorsam. Es wird von Menschen begangen, die einfach nur ihre Arbeit tun. Als direkte Folge des religiösen Glaubens an die Autorität. Der Schaden, der durch diejenigen entsteht, die einfach nur gehorchen, ist genauso real und genauso zerstörerisch wie der Schaden, der entstehen würde, wenn jeder einzelne von ihnen diesen Schaden aus eigener Bosheit anrichten würde. wenn eine alte Dame von einem bewaffneten Straßenräuber ausgeraubt wird, unterscheidet sich das weder moralisch noch praktisch gesehen von einem Raubüberfall durch einen gut gekleideten, gut ausgebildeten Finanzbeamten. Ebenso wie es moralisch und praktisch gesehen irrelevant ist, ob eine irakische Familie von Saddam Husseins Soldaten oder von Soldaten der US-Regierung getötet wird. Es gibt keinen moralischen und praktischen Unterschied bei der Einschränkung der persönlichen Entscheidungsfreiheit durch Verbrecher oder durch die Polizei. Der einzige Unterschied ist, dass sich die Verbrecher der Autorität, in ihrem wahnhaften Glauben an das übernatürliche Wesen namens Regierung, weigern, die persönliche Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Ihr Glaube an die gefährlichste aller Religionen verhindert, das Böse als das Böse zu erkennen. Sie werden zu allem Überfluss auch noch stolz darauf sein, ihren Herren und Gebietern treu ergeben zu sein. Und das, obwohl sie Tag für Tag unschuldigen Menschen Not und Leid zufügen. Nur weil ihnen beigebracht wurde, dass das Böse nicht mehr böse ist, sondern sich in Gutes verwandelt, sobald es Gesetz genannt wird. Wenn es nur eine einzige Todsünde geben kann, dann ist es der blinde Gehorsam gegenüber der Autorität. Als Handlanger für eine Regierung zu arbeiten, grenzt an geistigen Selbstmord, schlimmer noch als jeder körperliche Selbstmord. Jeder Vollstrecker schaltet seinen freien Willen und die eigene Fähigkeit ab, beurteilen zu können, was menschlich und was unmenschlich ist. Er tötet gewissermaßen seine eigene Menschlichkeit ab und lässt gleichzeitig seinen Körper unversehrt, so dass er von den Tyrannen als Unterdrückungsinstrument gegen andere missbraucht werden kann. Ein Gesetzeshüter zu sein bedeutet, sich bereitwillig von einem Menschen in einen Roboter zu verwandeln. In einen Roboter, der dann an ein paar Verbrecher übergeben wird, um ihn dazu zu benutzen, die Menschheit zu beherrschen und zu unterwerfen. Die Uniform eines Soldaten oder die Dienstmarke eines Gesetzeshüters sind keine Gründe, stolz zu sein. Ihre Träger sollten vor Scham im Boden versinken, weil sie die eigene Menschlichkeit verraten und sich zu Handlangern der Unterdrücker degradieren lassen. Teil 3c. Die Folgen für die Opfer. Stolz darauf, beraubt zu werden. Eine der bizarren Folgen des religiösen Glaubens an die Autorität ist, dass sich die Opfer der Aggressionen der Regierung dazu verpflichtet fühlen, Opfer zu sein. Es löst in ihnen ein Schuldgefühl aus, wenn sie vermeiden, zu Opfern zu werden. Eines der Paradebeispiele ist der Bürger, der verkündet, dass er stolz darauf ist, Steuern zu zahlen. Auch noch stolz darauf zu sein, bedroht und zur Finanzierung solcher Dinge gezwungen zu werden, ist höchst seltsam. Selbst wenn man glaubt, dass einiges von dem, was man herausrücken muss, für nützliche Dinge, Straßen, Armenhilfe etc., verwendet wird. Der Stolz, ein gesetzestreuer Steuerzahler zu sein, stammt nicht vom Wunsch, Menschen zu helfen. Das könnte viel effektiver auf freiwilliger Basis geschehen. Der Stolz kommt vom treuherzigen Befolgen der Befehle einer angeblichen Autorität. Entsprechend entsteht zwar ein gutes Gefühl dabei, wenn man freiwillig einem armen Menschen in Not hilft, aber das Gefühl verkehrt sich ins genaue Gegenteil, wenn man von dem gleichen armen Menschen beraubt wird. Der wahrscheinlich einzige Fall, in dem ein Gefühl des Stolzes entsteht, wenn man zu etwas gezwungen wird, tritt nur dann ein, wenn geglaubt wird, dazu verpflichtet zu sein, einer angeblichen Autorität zu gehorchen. Durch die Konditionierung, Gehorsam als etwas Gutes zu sehen, wollen sich die Leute gut fühlen, wenn sie einen Teil von dem, was sie verdienen, an die Regierung abgeben. Durch die politische Propaganda verfallen sie dem Glauben, dass ihre Beiträge tatsächlich der ganzen Gesellschaft helfen. Sie reden, als ob die Zahlung von Steuern bedeutet, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben oder in das Land zu investieren. Solche Aussagen hört man zwar oft, sind aber vollkommen unlogisch. Sie würden bedeuten, dass jeder Einzelne, aus dem sich die Gesellschaft und das Land zusammensetzt, der gesamten Gruppe irgendetwas schuldet, ihr aber im Gegenzug nichts zu verdanken hat. Tatsächlich fließen die Steuern nicht in die Gesellschaft oder ins Land, sondern sie gehen an die Politiker der Herrscherkaste, die anschließend damit machen, was sie wollen. So seltsam das auch klingt, es bedeutet, dass das Volk als Ganzes von jedem Einzelnen des Volkes profitieren kann, wenn diese Einzelnen ausgeraubt werden. Die Vorstellung, dass sich Politiker besser mit dem Geld anderer Leute um das Gemeinwohl kümmern können als jeder Einzelne, der selbst entscheidet, wofür er sein Geld ausgibt, ist, gelinde gesagt, merkwürdig. Die Regierungen geben astronomisch hohe Geldsummen für Dinge aus, die offensichtlich dazu dienen, die Herrscherkaste auf Kosten der Allgemeinheit und auf Kosten der Menschheit zu bereichern. Dazu zählen unter anderem ständige Kriegstreiberei, milliardenschwere Umverteilungsprogramme zugunsten der reichsten Menschen der Welt, Rettungspakete und die staatliche Übernahmen verschiedenster Bereiche der Wirtschaft, zum Beispiel der Gesundheitswirtschaft. Durchschnittliche Menschen könnten nichts finanziell unterstützen, was einen größeren Bärendienst an der Gesellschaft und an der Menschheit im Allgemeinen leisten könnte als den Staat durch ihre Steuern. Schulen, Straßen, Verteidigung, Hilfe für die Armen und alles, was man sonst noch für sinnvoll hält, kann man genauso gut ohne Politiker unterstützen. Und trotzdem sind viele Menschen ausgesprochen stolz darauf, die Früchte ihrer Arbeit über die Steuerzahlungen an ihre Herren zu übergeben, die sich Regierung nennen. Angenommen, jemand verkündet stolz: Ich habe meine Steuererklärung absichtlich falsch ausgefüllt und verhindert, dass die Regierung $3000 bekommen hat. Diese $3000 habe ich lieber für einen tatsächlich guten Zweck gespendet. Viele würden so einen Menschen immer noch für seinen kriminellen Ungehorsam gegenüber dem Herrscher verurteilen. Auch wenn die Handlungen dieses Menschen der Menschheit besser gedient hätten als das Zahlen von Steuern. Das ist nicht auf den Stolz zurückzuführen, der Menschheit zu helfen, sondern auf den Stolz, der Autorität zu gehorchen. Die Wahrscheinlichkeit ist nahe null, dass jemand freiwillig sein eigenes Vermögen den Programmen und Systemen zur Verfügung stellt, die durch die Regierung finanziert werden. Und wenn er das Geld nur hergibt, weil ihn irgendwelche Gesetze oder eine Behörde dazu gezwungen hat und dann auch noch stolz drauf ist, dieses zu tun, dann ist er stolz darauf, unterdrückt zu werden, genauso wie gründlich indoktrinierte Sklaven darauf stolz sind, ihren Herren bestmöglich zu dienen. Zwischen dem Gefühl, stolz darauf zu sein, unterdrückt zu werden, und dem Gefühl der freiwilligen Unterstützung besteht ein deutlicher Unterschied. Es ist demütigend und ungerecht, gewaltsam beherrscht und ausgebeutet zu werden. Die Opfer der Regierung erkennen das meist nicht einmal. Stattdessen empfinden sie tiefe Loyalität gegenüber ihren Herrschern. Stolz darauf, beherrscht zu werden. Wenn ein Sklave davon überzeugt ist, dass seine Versklavung korrekt und legitim ist, glaubt er, dass er das rechtmäßige Eigentum seines Herrn ist und er die Pflicht hat, so viel wie möglich für seinen Herrn zu arbeiten. Es ist dann nicht notwendig, ihn gewaltsam zu unterdrücken. Die Versklavung des Geistes macht die Versklavung des Körpers unnötig. Der religiöse Glaube an die Autorität zielt deshalb auf die Versklavung des Geistes. Er lehrt die Menschen, dass es moralisch und gut sei, ihre Zeit, ihre Energie, ihr Eigentum, ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung einer herrschenden Klasse zu übergeben. Viele Menschen verweisen mit Stolz darauf, ein gesetzestreuer Steuerzahler zu sein. Das bedeutet nur, dass sie stolz darauf sind, das zu tun, was ihnen die Politiker sagen und ihnen ihr Geld zu geben. Sie werden um die Früchte ihrer Arbeit beraubt, auch wenn das in legaler Form geschieht. Weist man sie darauf hin, dass daran irgendetwas nicht richtig sein könnte, verteidigen sie die Räuber vehement und beharren darauf, dass solche Raubzüge unverzichtbar für die menschliche Zivilisation seien. Selbstverständlich vermeiden sie dabei Begriffe wie Raub und Überfall, obwohl sie sehr wohl wissen, was mit ihnen geschieht, wenn sie die Zahlung verweigern. Wenn sich ein anderes Opfer gegen die Besteuerung oder gegen andere Formen der Herrschaft ausspricht, so verurteilen sie dieses. Sie legen ihm nahe, das Land zu verlassen, wenn es ihm nicht passt, unterdrückt zu werden. Einen Leidensgenossen schlecht zu machen, weil er sich über sein Leid beklagt, ist ein deutliches Indiz für tatsächlichen Stolz auf die eigene Versklavung. Frederick Douglass, ein ehemaliger Sklave, erlebte dieses Phänomen selbst. Er hat beschrieben, wie viele der Sklaven stolz darauf waren, hart für ihre Herren zu arbeiten und mit welchem Stolz sie alles machten, was er von ihnen verlangte. Aus ihrer Sicht war ein Sklave, dem die Flucht gelang, ein Dieb, der sich dafür schämen sollte, weil er sich selbst seinem Herrn gestohlen hat. Douglass beschrieb, wie sorgfältig viele Sklaven indoktriniert waren. Sie glaubten tatsächlich, dass ihre eigene Versklavung rechtens war. Ich habe festgestellt, dass die glücklichsten Sklaven diejenigen waren, die ihre eigene Situation nicht hinterfragt haben. Dazu ist es nötig, seine moralische und geistige Wahrnehmung zu betäuben und seine Vernunft so gut wie möglich abzuschalten. Der glückliche Sklave muss das Gefühl haben, keine Widersprüche in der Sklaverei zu erkennen. Er muss den Eindruck gewinnen, dass die Sklaverei richtig sei. Und das kann er nur, wenn er seine Menschlichkeit aufgibt. Obwohl die Sklaverei nicht mehr offen praktiziert wird, bleibt die Neigung, sich treu ergeben zu unterwerfen. Die meisten Menschen sehen heute nichts Negatives darin, dass alle anderen von einer Herrscherkaste gewaltsam erpresst und beherrscht werden. Sie meinen tatsächlich, dass eine solche Erpressung und Unterdrückung richtig sei. Sie schämen sich sogar, wenn sie dabei erwischt werden, das Erarbeitete einfach zu behalten und ihr eigenes Leben zu leben. Sich für Diebstahl, Betrug oder Körperverletzung zu schämen ist etwas grundlegend anderes als sich für etwas zu schämen, was zwar vollkommen harmlos ist, aber nicht dem entspricht, was die Politiker durch ihre Gesetze angeordnet haben. Dieses Schamgefühl entsteht nicht daraus, dass die Handlung unmoralisch ist. Es entspringt der Vorstellung, dass es unmoralisch sei, den Befehlen der Autorität nicht zu gehorchen, also das Gesetz zu brechen. Wenn beispielsweise ein ganz normaler Bürger dabei erwischt wird, wie er Steuern hinterzieht oder ohne Kennzeichen mit dem Auto herumfährt oder Marihuana raucht oder irgendeine der vielen tausend Taten begeht, die niemand anderem schaden, die aber durch die Herrscherkaste für illegal erklärt wurden, entstehen normalerweise Schuldgefühle bei dieser Person. Ohne das Gefühl, zum Gehorsam verpflichtet zu sein, wäre eine Bestrafung durch die Handlanger der Regierung in etwa das gleiche, als von einem Hund gebissen zu werden. Eine nicht besonders wünschenswerte, da unangenehme Sache, aber ohne jeglichen moralischen Aspekt. Stattdessen fühlen sich die meisten Menschen zumindest zu einem gewissen Grad schuld an ihren opferlosen Verbrechen, weil sie nicht getan haben, was ihnen gesagt wurde. Der Wunsch, den Segen der Autorität zu erhalten, ist extrem mächtig bei fast jedem und in einem Ausmaß, dessen sie sich selbst gar nicht bewusst sind. Die Milgram-Experimente zeigten deutlich, dass die allgegenwärtige Botschaft der Autorität eine psychologische Wirkung hat, die weiter reicht, als es sich die meisten Leute vorstellen können. Ein Konflikt mit der Autorität erzeugt bei fast jedem einen erheblichen emotionalen Stress und großes Unbehagen. Um die Zustimmung seines Herrn zu erlangen, werden Abscheulichkeiten in Kauf genommen, die kaum Grenzen kennen. Auch die Sprache zeigt, wie effektiv die Menschen dazu konditioniert wurden, sich der Autorität moralisch verpflichtet zu fühlen. Das wird an einfachen Aussagen deutlich wie: Das darfst du nicht. Oder sogar: Das kannst du nicht tun. Typische Reaktionen auf ein Verhalten, das die Herrscherkaste als illegal klassifiziert hat. Solche Aussagen entstehen nicht aus Angst vor negativen Folgen, sondern aus dem Glauben, dass die betreffende Handlung schlecht, nicht zulässig oder sogar unmöglich sei, weil sie von der Herrscherkaste verboten wurde. Der Blick in die Statistiken offenbart die Macht des religiösen Glaubens an die Autorität. In den USA erpressen etwa 100.000 Mitarbeiter des Finanzamts 200 Millionen Opfer. Das Verhältnis zwischen Erpressern und Erpressten liegt bei 1 zu 1.000. Allein durch Gewaltanwendung könnte die Erpressung gar nicht funktionieren. Sie ist nur möglich, weil die meisten der Opfer eine Verpflichtung empfinden, sich erpressen und ausrauben zu lassen. Die Opfer unterliegen der Illusion, dass diese Erpressungen und Raubzüge rechtmäßig seien und in Ordnung gehen. Das Gleiche gilt für viele andere Gesetze. In der Regel hält man sich daran, obwohl die Vollstrecker im Vergleich zu den von ihnen beherrschten Opfern hoffnungslos in der Unterzahl sind. Die große Bereitschaft, das alles mitzumachen, entsteht nicht aus der Angst vor Bestrafung, sondern aus dem Gefühl der Beherrschten, dass sie eine moralische Verpflichtung hätten, an ihrer eigenen Unterwerfung mitzuwirken. Die Guten finanzieren die Bösen. Die meisten Menschen wurden nie persönlich Opfer der Strafverfolgung. Sie hatten noch nie eine Auseinandersetzung mit der Polizei und spüren nur wenige oder gar keine direkten negativen Konsequenzen der Regierung für ihr tägliches Leben. Der religiöse Glaube an die Autorität hat trotzdem dramatische Auswirkungen. Nicht nur auf das eigene Leben, sondern auch darüber hinaus auf die Welt um den Einzelnen herum. Die Millionen von willfährigen Untertanen, die sich dazu verpflichtet fühlen, einen Teil von dem, was sie verdienen, als ihren Beitrag in Form von Steuern abzuliefern, finanzieren beispielsweise ständig alle möglichen Projekte und Aktivitäten, die ansonsten niemand finanzieren würde und die daher auch nicht existieren würden. Durch die Besteuerung beschlagnahmen diejenigen, die sich Regierung nennen, eine unfassbare Menge an Zeit und Energie von Millionen von Opfern und verwandeln sie in den Treibstoff für die Agenda der Herrschaftskaste. So werden Millionen von Menschen, die gegen Krieg sind, dazu gezwungen, die Kriege durch die Besteuerung zu finanzieren. Ihre Zeit und Energie wird für etwas missbraucht, womit sie moralisch nicht einverstanden sind. Das gleiche gilt für staatliche Vermögensumverteilungsprogramme, wie die Sozialhilfe, für Schneeballbetrugssysteme, wie die Rentenversicherung, für den sogenannten Krieg gegen die Drogen und so weiter. Die meisten Programme der Regierung gäbe es nicht, wenn die Bevölkerung nicht eine moralische Verpflichtung empfinden würde, Steuern zahlen zu müssen. Auch wenn mit diesen Programmen angeblich höhere Ziele verfolgt werden, wie etwa die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten oder den Armen zu helfen, entstehen ineffiziente und korrupte Wasserköpfe. Niemand würde diese tolerieren, wenn es kein Gesetz gäbe, das einen dazu zwingt. Zusätzlich zur Verschwendung, Korruption und Zerstörung, für die die Regierung das Vermögen anderer missbraucht, stellt sich auch die weniger offensichtliche Frage, was die Leute mit ihrem Geld sonst getan hätten. Dadurch, dass die Regierung das Vermögen derjenigen, die es erwirtschaften, an sich reißt, nimmt es diesen auch die Möglichkeit, ihre eigenen Ziele zu realisieren. Jemand, der 1000 Dollar Steuern an die Herrscherkaste übergibt, finanziert möglicherweise dadurch einen Krieg, den er aus moralischen Gründen nicht unterstützen will. Zusätzlich wird ihm auch die Möglichkeit genommen, diese 1000 Dollar zu sparen, zu spenden oder jemanden damit zu bezahlen, der ihm bei der Gartenarbeit hilft. Die Schäden durch den religiösen Glauben an die Autorität haben eine doppelte Wirkung. Sie zwingen die Menschen dazu, Dinge zu finanzieren, die sie schlecht für sich selbst oder die Gesellschaft finden, und gleichzeitig werden sie daran gehindert, Dinge zu finanzieren, die sie für richtig und lohnenswert halten. Die Unterwürfigkeit gegenüber der Autorität bewirkt also, dass die Menschen sich direkt entgegengesetzt zu den eigenen Prioritäten und Werten verhalten. Viele Menschen glauben, mit ihrer Steuer etwas Gutes zu tun, indem sie den Bau von Straßen, Hilfe für die Armen, die Polizei und so weiter finanzieren. Auch diese Menschen würden das mit ziemlicher Sicherheit nicht bzw. nicht im gleichen Ausmaß tun, wenn sie nicht das Gefühl hätten, durch moralische Verpflichtung und Strafandrohung dazu gezwungen zu sein. Private Organisationen und Unternehmen, die sich diesen Aufgaben widmen und das gleiche Ausmaß an Ineffizienz, Korruption und Misswirtschaft aufweisen, wie die Programme der Regierung, würden schnell alle ihre Kunden und sonstigen Geldgeber verlieren. Jeder private Sicherheitsdienst, der so oft wie die Regierung unbewaffnete und unschuldige Menschen überfallen, misshandeln und sogar umbringen würde, hätte keinen einzigen Kunden. Jede private Firma, die Verteidigungsaufgaben wahrnehmen würde und gleichzeitig seinen Kunden erzählen würde, dass es eine Milliarde Dollar pro Woche benötigt, um dauerhaft Krieg am anderen Ende der Welt zu führen, hätte, wenn überhaupt, kaum Mitarbeiter, auch nicht aus dem Kreis derjenigen, die heute solche Militäreinsätze lauthals unterstützen. Die notorische Verschwendung und die Ineffizienz der Regierung scheinen das Gefühl, verpflichtet zu sein, Steuern zu zahlen, kaum zu beeinflussen. Millionen von Steuerzahlern zahlen ihren Beitrag und kommen selbst kaum über die Runden. Die Politiker verschwenden dagegen Millionen und Milliarden für vollkommen sinnlose Projekte. Die Untersuchung von Kuhfürzen, Brücken irgendwo in der Landschaft, die im Nichts enden, Landwirte, die dafür bezahlt werden, bestimmte Pflanzen nicht anzubauen und so weiter, die Liste ließe sich unendlich fortführen. Und weitere Milliarden gehen einfach verloren. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen darüber, wohin sie fließen. Steuern werden oft nicht einfach nur verschwendet, sondern richten auch große Schäden in der Gesellschaft an. Der Krieg gegen die Drogen ist ein solches Beispiel. Wie viele Menschen würden freiwillig für eine private Organisation spenden, die offen anstrebt, Millionen friedlicher Menschen von ihren Freunden und Familien zu trennen, um sie in Käfige zu stecken? Wie viele der unzähligen Amerikaner, die den Krieg gegen Drogen als einen Totalausfall sehen und weiterhin durch ihre steuerliche Finanzierung buchstäblich die Zerstörung von Millionen von Leben ermöglichen, würden freiwillig damit weitermachen. Selbst unter den schärfsten Kritikern, die die Misshandlungen durch den ständig wachsenden Polizeistaat anprangern, finden sich genug Leute, die bereitwillig die Mittel dafür bereitstellen, die solche Misshandlungen erst ermöglichen. Unterdrückung, Korruption oder bloße bürokratische Ineffizienz, jeder kennt zumindest ein paar Dinge der Regierung, denen er auf keinen Fall zustimmen würde. Durch die sorgfältige Konditionierung, der Autorität zu gehorchen, fühlen sich die Kritiker trotzdem weiterhin zum Gehorsam verpflichtet. Zur Finanzierung der gleichen Stümpereien und korrupten Aktivitäten der Regierung, die sie kritisieren und anprangern. Der offensichtliche Widerspruch zwischen dem Gefühl, dazu verpflichtet zu sein, Dinge zu finanzieren, von denen man denkt, dass sie schlecht seien, wird nur selten bemerkt. Natürlich gibt es Ineffizienz und Korruption auch in Organisationen, die nichts mit der Autorität zu tun haben. Aber wenn diese bekannt werden, können die Kunden einfach ihre Zahlungen einstellen. Dieser natürliche Korrekturmechanismus in zwischenmenschlichen Interaktionen wird durch den religiösen Glauben an die Autorität komplett beseitigt. Wie viele Menschen gibt es, die derzeit nicht dazu gezwungen werden, die Programme und Aktivitäten der Regierung zu bezahlen, die sie aus moralischen Gründen nicht finanzieren wollen? Wenn überhaupt welche, dann nur sehr wenige. Also, warum bezahlen diese Leute für etwas, wovon sie instinktiv wissen, dass es schädlich für die Gesellschaft ist? Weil es ihnen die Autorität so anordnet und weil sie glauben, dass es gut sei, ihr zu gehorchen. Sie geben die Früchte ihrer Arbeit auf und füttern damit die Unterdrückungsmaschine, eine Maschine, die anders gar nicht existieren könnte. Regierungen erwirtschaften nichts. Alles, was sie ausgeben, müssen sie zuerst jemand anderem wegnehmen. Alle Regierungen in der Geschichte, einschließlich der repressiven Regimes, wurden durch die Steuern ihrer ergebenen, produktiven Untertanen finanziert. Wegen des religiösen Glaubens an die Autorität wird die Wertschöpfung von Milliarden von Menschen auch weiterhin nicht in den Dienst der Menschen und ihrer Werte und Prioritäten gestellt. Sie dient dagegen den Vorhaben der Herrscher. Das Dritte Reich wurde von Millionen deutschen Steuerzahlern ermöglicht, die sich zur Zahlung verpflichtet fühlten. Das sowjetische Imperium wurde von Millionen von Menschen ermöglicht, die sich zur Zahlung an den Staat verpflichtet fühlten, was auch immer er von ihnen gefordert hat. Jede Armee, die einen Angriffskrieg führte und jeder Eroberungsfeldzug wurde von Geld finanziert, das produktiven Menschen zuvor weggenommen wurde. Jene, die alles zerstörten, haben immer von jenen profitiert, die etwas geschaffen hatten. Die Räuber und Diebe profitieren immer von den Produzenten. Durch den religiösen Glauben an die Autorität wurde das Böse schon immer von den Errungenschaften der Guten finanziert. Und das wird nicht aufhören, bis die gefährlichste aller Religionen überwunden ist. Wenn die produktiven Menschen keine moralische Verpflichtung mehr gegenüber den Parasiten und Machthabern, den Zerstörer und Herrschern empfinden, wird die Tyrannei zu Ende sein. Sie wird ausgehungert und schließlich absterben. Bis dahin werden die guten Menschen weiterhin die Bösen mit allen Ressourcen versorgen, die sie für ihre zerstörerischen Handlungen benötigen. Sie schaufeln ihre eigenen Gräber. Leider bringt der religiöse Glaube an die Autorität Menschen auch dazu, dass sie sich verpflichtet fühlen, sich an ihrer eigenen Versklavung und Unterdrückung zu beteiligen und manchmal auch dafür zu sterben. Tatsächlich wird nur ein kleiner Prozentsatz des Zwangs der Regierung durch ihre Handlanger ausgeübt. Der größte Anteil stammt von den Opfern selbst. Die Herrscherkaste sagt den Menschen einfach nur, was sie zu tun haben, und die meisten Menschen tun es, ohne dass tatsächlich etwas erzwungen werden muss. Ein eindrucksvolles Beispiel ist, wie sich jedes Jahr Millionen von Amerikanern im Grunde genommen selbst erpressen, indem sie unendlich lange verwirrende Formulare zur Steuererklärung ausfüllen. Wenn die Opfer des Finanzamts zwar zahlen würden, aber nur, wenn die Regierung ihre angeblichen Steuerschulden selbst ausrechnet, würde das System zusammenbrechen. Jede Steuererklärung ist ein unterschriebenes Geständnis, in dem die Opfer der Erpressung durch eine Art Selbstverhör alles über ihre Finanzen zugeben. Zusätzlich ermitteln sie selbst die Höhe des Erpressungsgeldes, damit sich die Erpresser Arbeit sparen können. Aber die ganzen unproduktiven und lästigen Unannehmlichkeiten und bürokratischen Schikanen, denen sich die Menschen selbst unterwerfen, nur weil ihnen gesagt wurde, dass das Gesetz das verlangt, sind nichts im Vergleich zu den wirklich schwerwiegenden Folgen des religiösen Glaubens an die Autorität. Das Gefühl, sich an die Gesetze halten zu müssen und infolge der Wehrpflicht für sein Vaterland kämpfen zu müssen, hat Millionen von Menschen im Laufe der Geschichte zu Mördern mit staatlichem Auftrag gemacht. Nur ein kleiner Teil, die sogenannten Wehrpflichtverweigerer, leistete Widerstand. Und wegen ihrer Feigheit oder ihrem mangelnden Patriotismus wurden sie dafür von den meisten ihrer Landsleute verachtet. Bei vielen Gesetzen ist es schwierig festzustellen, warum genau die Menschen sich an sie halten. Es kann die Angst vor Strafe sein oder aber auch das Gefühl der moralischen Verpflichtung, diesen Befehlen der Politiker zu gehorchen. Bei der Wehrpflicht jedoch ist es einfach, den Unterschied zu erkennen. Sich der Wehrpflicht unterzuordnen ist in der Regel viel gefährlicher als die Strafe der Regierung für die Verweigerung. wenn die Entscheidungsoption lautet, entweder zur Armee zu gehen und möglicherweise auf irgendeinem Schlachtfeld am anderen Ende der Welt grausam ums Leben zu kommen oder nicht zu gehorchen und möglicherweise ins Gefängnis zu gehen, ist es unwahrscheinlich, dass die Strafandrohung alleine ausreicht, um so viele Menschen dazu zu bringen, in die Armee einzutreten und ihre Pflicht für das Vaterland zu erfüllen. Zumindest bis heute ordnet sich eine große Zahl der Einberufenen der Wehrpflicht unter. Das zeigt ganz deutlich, dass die meisten Menschen lieber andere töten oder selbst sterben, als der Autorität nicht zu gehorchen. Es könnte kaum einen besseren Beweis dafür geben, wie mächtig der religiöse Glaube an die Autorität ist. Tausende und Abertausende ansonsten zivilisierter, friedlicher Menschen verlassen ihre Heimat und reisen manchmal um die halbe Welt, um zu töten oder zu sterben, nur weil irgendeine Herrscherkaste das von ihnen verlangt hat. Jeder Soldat ist gleichzeitig Täter und Opfer der Autorität, unabhängig davon, ob er Freiwilligendienst leistet oder eingezogen wurde. Zu kämpfen, um Unschuldige gegen Aggressoren zu verteidigen, ist eine gute Sache. Meistens ist das auch die Absicht derjenigen, die zum Militär gehen. Aber in einer hierarchischen militärischen Organisation wird jeder verantwortliche Mensch zu einem Rädchen in einer Maschine. Er wird zum Teil einer Befehlskette, anstatt von seinem Gewissen geleitet zu werden. Und jedes Mal, wenn sein Gehorsam ihn dazu bringt, etwas Unmoralisches zu tun, was recht oft passiert, dann schadet er nicht nur seinen Opfern, sondern auch sich selbst. Viele amerikanische Soldaten, die im Vietnamkrieg eingesetzt wurden, kehrten zwar beispielsweise mit intakten Körpern zurück, hatten aber schwer verwundete Seelen. Ob diese seelischen Schäden durch das Zusehen bei einem Gemetzel hervorgerufen wurden oder durch die persönliche Beteiligung daran, ist schwer zu sagen. Eine anhaltende unmittelbare Todesangst kann ebenso zu schweren psychischen Problemen führen, wie das Töten anderer Menschen. Gewalttätige Auseinandersetzungen können ziemlich großen Stress auslösen, auch wenn der Einzelne dabei vollkommen im Recht ist, wie zum Beispiel bei der Verteidigung seiner Familie gegen einen Angreifer. Aber sich an einem tödlichen Kampf zu beteiligen, bei dem niemand, die Kämpfer selbst eingeschlossen, so wie in Vietnam, eine klare Vorstellung davon hat, was das Ziel oder die Rechtfertigung für den Konflikt ist, scheint eine zusätzliche psychologische Traumatisierung hervorzurufen. Wenn man einmal in der Kriegshölle ist, wird der ursprüngliche diffuse, aber edle Grund bzw. die Rechtfertigung für den Kampf vergessen. Das haben viele Soldaten bestätigt. Alles, was bleibt, ist der Wunsch, zu überleben und seinen Kameraden zu helfen. Beiden Zielen kommt man am ehesten näher, wenn man nach Hause fährt oder von vornherein gar nicht erst zum Militär geht. Aus einem einfachen Grund sind es trotzdem nur wenige, die tatsächlich nach Hause gehen. Weil es bedeuten würde, der Autorität nicht zu gehorchen. Obwohl der Soldat den Mut und die Kraft hat, sich an einem tödlichen Kampf zu beteiligen, reicht das nicht, um sich einer angeblichen Autorität zu widersetzen. Wie in vielen anderen Fällen autoritärer Unterdrückung sind die Opfer der Wehrpflicht zahlenmäßig jenen weit überlegen, die versuchen, sie durchzusetzen. Selbst wenn ihnen, gesetzlich befohlen wird, ihre Seelen und Körper wegen ein paar Revierstreitigkeiten von Tyrannen ans Messer zu liefern, würde einfacher passiver Ungehorsam eines Teils der Wehrpflichtigen die Kriegsmaschine zum Stillstand bringen. Welche Strafe wäre schon zu befürchten, die schlimmer ist als die Folgen des Gehorsams? Die üblichen Ergebnisse von Kriegen sind anhaltender Terror, körperliche und seelische Wunden, Verstümmelung oder Tod. Selbst nachdem sie die Schrecken des Krieges aus erster Hand mitbekommen haben, können nur sehr wenige Menschen sich dazu durchringen, die Uniform auszuziehen, nach Hause zu gehen und der Autorität nicht mehr zu gehorchen. Ein Beweis für die Macht des religiösen Glaubens an die Autorität ist die gut dokumentierte, wenn auch nur selten thematisierte Zusammenarbeit der Nazis mit der jüdischen Polizei bei den Gräueltaten, die an den deutschen Juden begangen wurden, so wie es beispielsweise im Warschauer Ghetto passierte. Ebenso wie in fast allen anderen Kulturen waren auch in deren Kultur die Menschen so sehr davon überzeugt, dass blinder Gehorsam eine gute Sache sei. Obwohl jemand Neues das Sagen hatte, fühlten sie sich dazu verpflichtet, zu tun, was ihnen gesagt wurde. Auch wenn es bedeutete, ihre eigenen Landsleute gewaltsam zu unterdrücken. Noch beunruhigender, aber vielfach belegt, ist die Tatsache, dass viele Millionen Menschen in der Geschichte aktiv zu ihrer eigenen Vernichtung beigetragen haben, weil ihnen das die Autorität so anordnete. Während des Holocaust gab es beispielsweise viele Hunderttausende von Juden, die aus eigener Kraft in die Viehwaggons der Todeszüge kletterten, ohne zu versuchen, sich zu verstecken, wegzulaufen oder Widerstand zu leisten. Warum? Weil jene, die behaupteten, die Autorität zu sein, das so anordneten. Sicher war nicht allen bewusst, was genau sie erwartete, aber dennoch übergaben sie sich in die Obhut einer Maschine, die ihnen offensichtlich schaden sollte. Wer sich anpasst und gehorcht, bekommt ein Gefühl von Komfort und Sicherheit. Dinge in fremde Hände zu legen und darauf zu vertrauen, dass das schon richtig sei, ist eine Möglichkeit, Verantwortung zu vermeiden. Einfach nur alles tun, was einem gesagt wird, und alles wird gut, so das Ergebnis der autoritären Konditionierung. Die Verantwortlichen werden dieses Verhalten belohnen und versprechen ihren Schutz. Die Zahl der Opfer der Gräueltaten von Regierungen zeigt, wie falsch diese Vorstellung wirklich ist. Die Welt würde heute vollkommen anders aussehen, wenn die Opfer von gesetzlicher Unterdrückung und gesetzlichem Mord einfach ihre aktive Unterstützung verweigert hätten. Gewaltsamer Widerstand wäre nicht einmal nötig gewesen. Wenn die Nazis persönlich jeden einzelnen Juden, tot oder lebendig, in die Gaskammern oder Krematorien hätten bringen müssen, wäre die Anzahl der Morde sehr viel niedriger gewesen. In dem Moment, in dem die Sklaven ihre Arbeit verweigert hätten, wäre die Sklaverei vorbei gewesen. Wenn das Finanzamt selbst die Steuern ausrechnen und direkt von jedem Steuerzahler eintreiben müsste, dann gäbe es keine Besteuerung mehr. Kurz. Wenn die Opfer der autoritären Erpressung, der Schikanen, der Überwachung, der Raubzüge, der Entführungen und der Morde einfach nur damit aufhören würden, aktiv zu ihrer eigenen Unterdrückung beizutragen, würde die Tyrannei sehr schnell in sich zusammenfallen. Und wenn die Menschen noch einen Schritt weiter gehen und gewaltsamen Widerstand leisten würden, würde die Tyrannei noch sehr viel schneller zusammenbrechen. Aber Widerstand, egal ob passiv oder aktiv, erfordert, dass die Menschen einer als solcher betrachteten Autorität nicht gehorchen, und das ist etwas, wozu die meisten Menschen geistig nicht fähig sind. Letztlich ist es der religiöse Glaube an die Autorität unter den Opfern der Unterdrückung, der Tyrannei und Unmenschlichkeit in diesem großen Ausmaß ermöglicht. Sehr viel stärker als der Glaube der herrschenden Klasse und deren Vollstrecker. Die Auswirkungen auf tatsächlich Kriminelle. Es ist paradox, dass die Autorität, ausgerechnet dort, wo Gehorsam tatsächlich menschliches Verhalten verbessern sollte, keine Wirkung zeigt. Wenn jemand keinerlei Gewissensbisse dabei hat, andere zu berauben oder zusammenzuschlagen, dann interessiert er sich weder für die üblichen Standards für Recht und Unrecht, noch dafür, was die Autorität zu ihm sagt. Nur jene bekommen bei Ungehorsam ein ungutes Gefühl, die versuchen, gute Menschen zu sein. Der Glaube an die Autorität ist der Glaube an die Moral der Autorität. Er ist die Vorstellung davon, dass Gehorsam moralisch gut sei. Die Autorität verfehlt die Wirkung bei denjenigen, denen es vollkommen egal ist, was gut ist und die nicht dazu bereit sind, sich zivilisiert zu verhalten. Nur diejenigen, die ohnehin nicht beherrscht werden müssten, fühlen sich dem Herrscher verpflichtet, also diejenigen, die bereits versuchen, ein moralisches Leben zu leben. Gleichzeitig empfinden diejenigen, die eine echte Bedrohung für eine friedliche Gesellschaft darstellen, keine moralische Verpflichtung, der Autorität zu gehorchen. Generell sind alle Anordnungen der Autorität einschließlich vollkommen selbstverständlicher Regeln wie, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht töten, immer entweder unnötig, wenn sie sich an gute Menschen richten oder unwirksam, wenn sie sich an schlechte Menschen richten. Wenn jemand keine Probleme damit hat, andere zu bestehlen, zu verletzen oder zu ermorden, dann wird er sich auch nicht schuldig fühlen, wenn es Gesetze gibt, die ihm das verbieten. Zwischen einer moralischen Verpflichtung und der Angst vor Racheakten muss unterschieden werden. Ein Dieb, der keine moralische Verpflichtung empfindet, nicht zu stehlen, wird ebenso wenig eine moralische Verpflichtung empfinden, sich an Gesetze zu halten, die Diebstahl untersagen. Die Bedrohung seiner Sicherheit durch die Polizei oder durch irgendwen anderes, wenn er jemanden bestiehlt, könnte ihn trotzdem davon abhalten. Aber die Ursache dieser Abschreckungswirkung ist ausschließlich die unmittelbare Bedrohung durch Gewalt und nicht die angebliche Autorität, die hinter dieser Bedrohung steckt. Das bedeutet, dass es niemals die angebliche Autorität ist, die jemanden daran hindert, ein Verbrechen zu begehen, sondern dass ein effektiver Abschreckungseffekt keinerlei Autorität voraussetzt. Mehr dazu später. Teil 3d. Die Folgen für die Zuschauer. Die Sünde des Nichtwiderstandes. Es ist offensichtlich, dass der religiöse Glaube an die Autorität, die Wahrnehmungen und Handlungen von Gesetzeshütern und deren Zielgruppen beeinflusst. Aber auch die Wahrnehmungen und Handlungen der Zuschauer, die nicht direkt betroffen sind, spielen eine sehr wichtige Rolle beim Zustand der Gesellschaft. Vor allem die Untätigkeit der Zuschauer, die die gesetzliche Unterdrückung anderer stillschweigend hinnehmen, hat enorme Auswirkungen. Die Geschichte ist voll von Beispielen, die Edmund Burke recht gegeben haben, als er sagte, dass alles, was das Böse benötigt, um zu gewinnen, gute Menschen seien, die nichts tun. Die Massenmorde, die durch die Regimes von Stalin, Mao, Hitler und vielen anderen begangen wurden, wurden nicht nur dadurch ermöglicht, dass die Vollstrecker den Befehlen bereitwillig gehorchten. Auch das Gefühl der Opfer, der Autorität, gehorchen zu müssen und das Gefühl der Zuschauer, sich nicht einmischen zu dürfen, als das Gesetz vollstreckt wurde, spielten eine entscheidende Rolle. Die Täter, die in großem Ausmaß Unrecht einschließlich Massenmord begangen haben, waren zahlenmäßig ihren Opfern immer weit unterlegen. Wenn man die Zahl der Zuschauer einbezieht, also alle Menschen, die hätten eingreifen können, dann wird deutlich, wie wichtig die Handlungen oder Unterlassungen der reinen Zuschauer sein können. Natürlich wird es Leute geben, die einfach aus Angst nicht eingreifen. Der Zeuge eines Überfalls, der nicht wagt einzugreifen, billigt den Überfall nicht durch seine Untätigkeit. Seine eigene Sicherheit durch Untätigkeit bedeutet ihm mehr als der Nutzen, den das Opfer durch sein Eingreifen haben könnte. Aber es gibt viele Fälle, in denen der Glaube an die Autorität, die Menschen dazu bringt, zu zögern, in einen Konflikt einzugreifen. Nicht ausschließlich aus Angst, sondern aus einem tiefen psychologischen Widerstand, gegen die Autorität, vorzugehen. Es gibt zwei Erklärungen dafür, warum Menschen tatenlos zusehen, wenn anderen, gesetzlich legitimiertes Unrecht angetan wird. Entweder glauben sie, dass dieses Unrecht eigentlich eine gute Sache sei, weil es so im Gesetz steht, oder ihre Bereitschaft gegen die Gesetzeshüter, vorzugehen, wird durch ihre antrainierte Unterwürfigkeit erstickt. Das Ergebnis ist das gleiche. Es geschieht nichts, was das Unrecht aufhält. Diese beiden Phänomene werden im Folgenden gesondert behandelt. Die Illusion vom Guten, Legalen, Bösen. Es gibt unzählige Beispiele, die zeigen, wie dramatisch sich die öffentliche Wahrnehmung durch den religiösen Glauben an die Autorität verändert. Allein der Wahrnehmungsunterschied zwischen einer Tat einer Person, die behauptet, Teil der Autorität zu sein, und eines ganz normalen Menschen, der exakt die gleiche Tat begeht, ist gravierend. Hier einige Beispiele. Szenario A. Ein amerikanischer Soldat geht in einem fremden Land von Haus zu Haus, tritt die Türen ein und zielt mit einem Maschinengewehr auf ihm vollkommen unbekannte Menschen, um sie herum zu kommandieren und sie zu verhören, weil er auf der Suche nach Aufständischen ist. Szenario B. Ein ganz normaler Bürger geht in seinem eigenen Land von Haus zu Haus, tritt die Türen ein, zielt mit einem Maschinengewehr auf ihm vollkommen unbekannte Menschen, um sie herum zu kommandieren und sie zu verhören, weil er auf der Suche nach Menschen ist, die er nicht mag. Im ersten Szenario sehen die meisten Leute einen mutigen und anständigen Soldaten dabei, wie er seinem Land dient, während sie im zweiten einen schrecklich gefährlichen, möglicherweise geistesgestörten Typen sehen, der um jeden Preis entwaffnet und festgenommen werden muss. Szenario A. Ein Gesetzeshüter führt eine Alkoholkontrolle durch oder sichert einen Grenzübergang. Er hält alle Autofahrer an, um sie zu fragen, ob sie sich legal im Land aufhalten oder Alkohol getrunken haben, und sucht nach sonstigen Hinweisen auf eine kriminelle Handlung. Szenario B. Ein ganz normaler Mensch hält alle Autos an, die bei ihm vorbeikommen, und fragt alle Autofahrer, ob sie Amerikaner sind oder ob sie Alkohol getrunken haben, und er sucht in ihren Autos nach irgendetwas, was verdächtig erscheint. Der Polizist, der die Menschen schikaniert, verhaftet, verhört und durchsucht, wird von den meisten als der mutige Gesetzeshüter wahrgenommen, der seine Arbeit macht, während jeder andere, der sich genauso verhält, als geistesgestört und gefährlich angesehen wird. Szenario A. Ein Mitarbeiter des Jugendamts erhält einen anonymen Hinweis. Er fährt zu einem Haus und befragt die Bewohner, um festzustellen, ob sie als Eltern geeignet sind oder ob der Staat sicherheitshalber ihre Kinder gewaltsam von ihnen trennen und in Obhut nehmen sollte. Szenario B. Ein ganz normaler Bürger bekommt von irgendeiner fremden Person ein Gerücht über eine andere fremde Person mit. Er fährt zum Haus der fremden Person, stellt den Bewohnern Fragen und droht, ihre Kinder mitzunehmen, wenn er mit den Antworten nicht zufrieden ist. Auch hier ist der Angestellte der Regierung nur derjenige, der seine Arbeit macht, während der normaldurchschnittliche Mensch, der genau das Gleiche tut, als gefährlich und vermutlich geistesgestört angesehen wird. Das soll nicht bedeuten, dass es niemals eine Situation geben kann, in der ein Kind seinen Eltern nicht weggenommen werden sollte, um es vor ihnen zu schützen. Aber solche Angelegenheiten würden von jedem Einzelnen sehr ernst genommen werden und er müsste die volle persönliche Verantwortung für seine Handlungen übernehmen. Ein Bürokrat, der nur wie eines von vielen kleinen Zahnrädchen im Getriebe des Staates funktioniert, wird sehr viel weniger zögern, solche Dinge zu tun, weil er glaubt, dass etwas, das man Gesetz nennt, allein für das verantwortlich ist, was auch immer er tut. Szenario A. Ein Pilot der US-Luftwaffe, der den Befehl dazu erhalten hat, fliegt zu einem Ziel und wirft die Bomben ab. Daraufhin sterben einige Söldner einer anderen Autorität und einige Zivilisten, die sich zufällig auf diesem Gebiet aufgehalten haben. Szenario B. Ein amerikanischer Bürger, der ausschließlich auf eigene Rechnung handelt, belädt ein Flugzeug mit ein paar selbstgebastelten Sprengsätzen, fliegt zu einem Gebäude in der Stadt, von dem bekannt ist, dass es von einer gefährlichen Straßengang bewohnt wird und wirft die Sprengsätze darauf ab. Daraufhin sterben mehrere Gangmitglieder und einige Unbeteiligte, die zufällig am Gebäude vorbeigingen. Der durchschnittliche Amerikaner sieht die zivilen Opfer aus dem ersten Szenario als Unglücksfälle, schreibt sie aber dem Preis zu, der in jedem Krieg zu bezahlen ist. Der Militärpilot wird als Held gesehen, weil er seinem Land gedient hat und er bekommt dafür eine Auszeichnung. Im zweiten Szenario sieht der durchschnittliche Amerikaner den Piloten als Verrückten, als Terroristen und Mörder und fordert ihn für den Rest seines Lebens wegzusperren. Ob eine Handlung formell durch Politiker für legal erklärt wird und ob sie im Namen der Autorität geschieht, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob sie als moralisch und rechtmäßig angesehen wird. Jene, die im Namen der Autorität handeln, werden nicht einmal als Menschen gesehen, weil ihr Verhalten und ihre Handlungen an einem vollkommen anderen Maßstab gemessen werden als bei durchschnittlichen Menschen. Ein weiteres Beispiel. Wenn in der Nachbarschaft die Rede von einem Mann mit einer Waffe ist, wäre die Aufregung groß. Aber nicht, wenn dieser Mann auch eine Dienstmarke hat. Die Menschen beurteilen Verhaltensweisen eher danach, ob diese durch eine Autorität autorisiert oder verboten sind, anstatt sie danach zu beurteilen, ob sie dem Wesen nach rechtens sind. Wenn die Bürger vorgeladen werden, um vor Gericht als Geschworene in einem Strafverfahren zu urteilen, dann weist der Richter sie normalerweise dazu an, nicht danach zu entscheiden, ob der Beschuldigte tatsächlich etwas Falsches gemacht hat, sondern ob seine Handlungen im Einklang mit dem standen, was der Richter als Gesetz bezeichnet. Anmerkung. Die Machthaber haben über die Jahre absichtlich und systematisch eine alte Tradition verhindert, die als Jury Nullification bekannt ist. Das bedeutet, dass eine Jury das, was sie als ein schlechtes Gesetz betrachtet, aushebeln kann, indem sie für nicht schuldig plädiert, obwohl sie glaubt, dass der Beschuldigte tatsächlich das Gesetz gebrochen hat. Jede Jury hat immer noch diese Möglichkeit, aber die Richter der Autorität tun alles, um die Geschworenen daran zu hindern, diese Option wahrzunehmen. Auch wenn sie keine Geschworenen sind, beurteilen die meisten Leute andere durch die Brille der Autorität, indem sie den Gehorsam gegenüber der Politiker als ausschlaggebend dafür betrachten, ein guter Mensch zu sein, zum Beispiel in der Rolle als gesetzestreuer Steuerzahler. Der Durchschnittsbürger würde die beiden nachstehend beschriebenen Personen im Vergleich wie folgt sehen. Person A hat keinen Führerschein, arbeitet schwarz, um Steuern zu vermeiden, meldete sich nie für die Selected Services, besitzt eine nicht registrierte, nicht lizenzierte Handfeuerwaffe, raucht gelegentlich Marihuana, spielt ab und zu illegale Glücksspiele und lebt in einer Hütte ohne Wohnerlaubnis und mit einer Terrasse am Hinterhaus, die er ohne Baugenehmigung gebaut hat. Person B hat einen Führerschein, zahlt Einkommensteuer, ist bei der Armee registriert, besitzt eine registrierte Handfeuerwaffe, trinkt ab und zu Bier, spielt Lotto und lebt in einem behördlich inspizierten und genehmigten Haus mit einer behördlich inspizierten und genehmigten Terrasse. Beide leben ansonsten das gleiche Leben. Beide gehen arbeiten und verhalten sich friedlich. Ihre Verhaltensweisen und Lebensstile sind in nahezu allen Details gleich, außer dass das, was Person A tut, größtenteils illegal ist und dass das, was Person B tut, nicht illegal ist. Das allein und ohne jeglichen Unterschied bei dem, was sie tun oder wie sie mit anderen Menschen umgehen, reicht bei vielen Leuten dazu aus, Person A mit einem gewissen Maß an Verachtung wahrzunehmen, während sie Person B respektieren und ihr Verhalten in Ordnung finden. wenn Persona schikaniert, verhaftet und sogar körperlich durch Gesetzeshüter angegriffen werden würde, beispielsweise durch Elektroschocks, Schläge und Fesselung mit Handschellen, obwohl er nie irgendwen bedroht oder geschadet hätte, würden die religiösen Staatsgläubigen sagen, dass er damit hätte rechnen müssen und dass er es verdient hätte, wegen Missachtung der Befehle der Politiker angegriffen und eingesperrt zu werden. Diese Neigung der Zuschauer, den Opfern autoritärer Gewalt die Schuld an ihrer Opferrolle zu geben, ist sehr stark. Wer den religiösen Glauben an die Autorität verinnerlicht hat, ist davon überzeugt, dass manche Menschen das Recht dazu haben, andere gewaltsam zu beherrschen und dass diese anderen die Pflicht hätten, zu gehorchen. Diese Überzeugung führt zur Annahme, dass es gerechtfertigt sein muss, wenn die Autorität Gewalt gegen eine Person anwendet. Schließlich muss das Opfer der Gewalt durch die Autorität irgendetwas falsch gemacht haben. Dieses Muster taucht in verschiedenen Situationen auf. Als beispielsweise US-Soldaten Zivilisten in irgendeinem fremden Land getötet haben, waren viele Amerikaner ohne den kleinsten Beweis fest davon überzeugt, dass die toten Opfer Aufständische gewesen sein müssen. Oder Kollaborateure oder zumindest Sympathisanten des Feindes. Ein weiteres Beispiel war der Vorfall in der Nähe von Waco, Texas. Die Davidianer wurden militärisch angegriffen, über einen längeren Zeitraum körperlich und psychisch gefoltert und größtenteils getötet. Viele Amerikaner glaubten, dass jeder, dem die Regierung so etwas antut, es auch verdient haben muss. Die amerikanischen Tyrannen haben diese Meinung dadurch gefördert, dass sie Gerüchte und falsche Anschuldigungen verbreiteten, um die Opfer dieses gewaltsamen Angriffs auf friedliche Menschen zu dämonisieren. In Wirklichkeit war der Vorfall das Ergebnis einer Propagandaaktion durch die ATF, die auf dem Gerücht aufgebaut wurde, dass manche Mitglieder dieser Gruppe illegale Waffenteile besaßen. Wenn jemand durch die Handlanger der Autorität angegriffen, verfolgt oder eingesperrt wird, glauben viele, dass diese Person etwas Falsches getan hat und den Angriff verdient hat. Diese Annahme kommt möglicherweise von der vollständigen Ausblendung der Möglichkeit, dass die Regierung, auf die sie sich zu deren Schutz verlassen, in Wirklichkeit der Aggressor ist. Es ist für sie unvorstellbar, dass irgendjemand, inklusive man selbst, zum hilflosen und unschuldigen Opfer autoritärer Gewalt werden kann, wenn man nichts Falsches getan hat. Unabhängig von dieser Ursache beginnen viele Zuschauer unmittelbar damit, die Opfer zu hassen und sie freuen sich über die Schmerzen und das Leid, das ihnen zugefügt wird. Die Verpflichtung, Falsches zu tun. Während gemeinhin klar ist, dass es Gesetze gegen Raub und Mord gibt, außer wenn sie im Namen der Autorität verübt werden, sind dem normaldurchschnittlichen Menschen die Zehntausende von Seiten anderer Statuten, Regeln und Regulierungen der Regierung auf Bundes-, Landes- und Lokalebene normalerweise gar nicht bewusst. Aber obwohl sie größtenteils kaum eine genaue Vorstellung davon haben, was das Gesetz alles erlaubt und untersagt, glauben die meisten Leute, dass es allgemein gut sei, sich an die Gesetze zu halten, und dass es schlecht sei, Gesetze zu brechen. Auch wenn sie bestimmte Gesetze für falsch halten, weil sie offensichtlich ungerecht sind, bleiben sie bei der Ansicht, dass Gesetze befolgt werden müssen. Entsprechend ist es für sie gerechtfertigt, jene zu bestrafen, die das nicht tun. Dieses psychologische Paradoxon ist ziemlich weit verbreitet. Es gibt viele Leute, die meinen, dass Gesetze, die sie als schlecht betrachten, unbedingt geändert werden sollten. Gleichzeitig denken sie aber, dass man sie befolgen sollte, weil es sich um Gesetze handelt. Solche Widersprüche sind innerhalb des religiösen Glaubens an die Autorität sehr weit verbreitet. Außerhalb dieses Glaubens, in der realen Welt, würde sie niemand akzeptieren. Wenn es zum Beispiel moralisch falsch ist, einer alten Dame die Geldbörse zu stehlen, kann es nicht gleichzeitig moralisch falsch sein, wenn die Dame den Diebstahl verhindert, indem sie die Geldbörse festhält. Innerhalb des Glaubenssystems gilt dagegen. Obwohl der Befehl schlecht ist, ist es gleichzeitig auch schlecht, sich ihm zu widersetzen. Es kann sein, dass der Autoritätsgläubige bestimmte Befehle der Herren, die durch die Vollstrecker umgesetzt werden, als unwichtig, unnötig, kontraproduktiv oder sogar dumm und ungerecht ansieht. Gleichzeitig glaubt er aber, dass es eine allgemeine moralische Verpflichtung gebe, trotzdem solchen Befehlen zu gehorchen. Einfach nur, weil diese als Gesetze bezeichnet werden. Die Folgen eines solchen Denkens bewegen sich im gesamten Spektrum zwischen banal und grauenhaft. Hier einige dieser Folgen. 1. auf einer breiten, geraden, in diesem Moment unbefahrenen Straße, die durch ein unbewohntes ländliches Gebiet führt, bremst ein Autofahrer um 2 Uhr morgens an einem Stoppschild, bleibt aber nicht vollständig stehen, bevor er über die Kreuzung fährt. Ein Motorradpolizist, der sich in 100 Metern Entfernung hinter einem Busch versteckt, schaltet das Blaulicht an. Niemand würde unter diesen Umständen behaupten, dass der Autofahrer einen Menschen oder dessen Eigentum gefährdet, geschweige denn irgendeinen Schaden angerichtet hätte. Und trotzdem würden die meisten Leute bestätigen, dass der Polizist das Recht dazu hat, den Autofahrer mit einem Bußgeld zu bestrafen. Sie müssten zwar zugeben, dass das einzig Schlechte daran war, dass es technisch gesehen illegal ist, nicht vollständig anzuhalten, aber trotzdem glauben sie, dass das alleine es rechtfertigen würde, den Autofahrer gewaltsam zu berauben. Gehen wir einen Schritt weiter. Wenn der Autofahrer versucht hätte zu fliehen, anstatt das Bußgeld zu akzeptieren, würden die meisten sagen, dass der Polizist das Recht dazu hat, den Autofahrer festzunehmen und ins Gefängnis zu stecken. 2. Ein Behördenmitarbeiter aus dem Gesundheitsministerium überprüft ein Restaurant. Das Restaurant ist vollkommen sauber und gut organisiert und der Beamte findet keinerlei Hinweise auf irgendeine Gesundheitsgefährdung. Trotzdem findet er ein paar technische Vergehen gegen die örtlichen Gastronomievorschriften. Als Folge dieser Vergehen, nicht weil sie zu einer Gefährdung anderer führten, sondern weil sie gegen die Regeln verstoßen, brummt er dem Restaurantbesitzer eine Strafe von mehreren $100 auf. Auch hier hat der Restaurantbesitzer keinen Schaden und kein Risiko für Menschen oder deren Eigentum herbeigeführt. Trotzdem würden die meisten Leute es als rechtens ansehen, dass der Restaurantbesitzer im Auftrag des Staates beraubt wird. Und wenn der Restaurantbesitzer versuchen würde, Widerstand gegen einen solchen Raub zu leisten, egal ob er versucht, die technischen Vergehen zu vertuschen, den Beamten zu bestechen oder bei Verweigerung der Strafzahlungen, würde er nach Ansicht der meisten Leute unmoralisch handeln. Die Vollstrecker hingegen würde man als Leute wahrnehmen, die das Recht dazu haben, das Gesetz mit allen Mitteln durchzusetzen. 3. Ein Mann fährt einen Freund nach Hause. Er wusste, dass er fahren wird, also hat er nichts getrunken. Sein Freund dagegen schon. Er bringt ihn zu seiner Wohnung, macht sich auf den Weg nach Hause. Er sieht, dass die Polizei einige Meter weiter eine Alkoholkontrolle durchführt und erinnert sich, dass sein Freund seine halbvolle Bierflasche im Auto zurückgelassen hat. Er weiß, dass es illegal ist, ein offenes Behältnis mit einem alkoholhaltigen Getränk im Auto mitzuführen, also deckt er die Flasche zu. Er hat niemandem geschadet und niemanden gefährdet. Er hat sogar sehr verantwortungsvoll gehandelt, weil er sichergestellt hat, dass sein Freund gut nach Hause kommt. Trotzdem hat er, wenn auch unabsichtlich, gegen das Gesetz verstoßen. Er ist mit einer offenen Bierflasche im Auto herumgefahren und wollte den Beweis auch noch verstecken. Wenn er bei diesen Verstößen erwischt und bestraft worden wäre, gäbe es kaum jemanden, der den Polizisten als denjenigen ansehen würde, der unmoralisch handelt. 4. Ein Mann verkauft eine Schrotflinte, deren Lauf einen Zentimeter kürzer ist, als es das Gesetz erlaubt. Die Waffe ist nicht tödlicher als eine Schrotflinte mit einem Lauf, der einen Zentimeter länger ist und es gab niemanden, der bedroht wurde oder gegen den Gewalt angewendet wurde. Aber der Mann wurde mit diesem illegalen Gegenstand erwischt, eine paramilitärische Einheit drang in sein Haus ein und es gab eine Schießerei, bei der mehrere Menschen getötet wurden. Leider ist das kein hypothetisches Beispiel. Genau das passierte Randy Weaver beim Vorfall in Rubiric 1992. Und er wurde nicht nur dabei erwischt, wie er eine illegale Schrotflinte verkaufte. Er wurde durch verdeckte Ermittler dazu angestiftet. Das Ergebnis war ein bewaffneter Überfall auf das Haus der Weavers mit Belagerung und Schießerei. Weavers Frau und sein Sohn wurden dabei getötet und einer seiner Freunde verletzt. Zu behaupten, dass es einen moralischen Unterschied zwischen dem Besitz einer Schrotflinte mit einem 18-Zoll-Lauf und einer mit einem 17,75-Zoll-Lauf gibt, wäre vollkommen absurd. Und auch, wenn das Einzige war, was als Rechtfertigung für den bewaffneten Angriff herhalten musste, würden die meisten Randy Weaver als den Schuldigen ansehen, weil er es gewagt hat, ein vollkommen willkürliches und irrationales, nicht einmal verfassungsmäßiges Gesetz zu brechen. Das veranschaulicht die Macht des religiösen Glaubens an die Autorität. Diese Macht kann viele Menschen dazu bringen, eine Bande sadistischer und mörderischer Verbrecher als gute Menschen zu sehen und ihre Opfer als schlechte Menschen. Für die meisten Menschen hat, das Gesetz zu brechen, automatisch etwas Verwerfliches. Um welches Gesetz es sich dabei handelt, muss nicht näher spezifiziert werden. Sie sehen Ungehorsam gegenüber der Autorität nicht nur als gefährlich an, sondern auch als unmoralisch. Aber für den Staatsgläubigen ist offener Ungehorsam gegenüber eines Handlangers der Autorität weitaus schlimmer als ein harmloses, opferloses Verbrechen zu begehen. Er verachtet jeden, der nicht unmittelbar und ohne Widerrede jede beliebige Anordnung des Mannes mit dem Dienstausweis befolgt. Selbst wenn er gehorcht, gleichzeitig dabei aber sein Missfallen zum Ausdruck bringt, also in den Augen der Autorität Schwierigkeiten macht und nicht sofort auf die Knie fällt, würden die meisten dieses Verhalten verurteilen. Auch jene werden verachtet, die vor der Polizei davonlaufen, obwohl sie gar nichts Falsches getan haben. Wenn jemand vor den Gesetzeshütern wegläuft oder sich versteckt oder sich weigert, zu kooperieren und daraufhin von ihnen zusammengeschlagen, gefoltert oder sogar ermordet wird, meinen viele der Zuschauer, dass das Opfer der Polizei hätte gehorchen sollen. Wenn jemand aktiven Widerstand leistet, hat kaum jemand den Mumm, diese Person in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen. Nicht einmal mit bloßen Worten. Wie gut dressierte Hunde, die ihre Herrchen niemals beißen werden, auch wenn sie von ihm noch so sadistisch misshandelt werden, sind diejenigen, die darauf trainiert sind, sich der Autorität zu beugen, psychisch nicht dazu in der Lage, auch nur einen Finger zu heben, um sich zu verteidigen. Sie werden sich erst recht nicht gegen Aggressionen verteidigen, die im Namen des Gesetzes und der Regierung und der Autorität angewendet werden. Die meisten Leute werden sogar eher ihre eigenen Leidensgenossen ans Messer liefern, anstatt gemeinsam mit ihnen Widerstand gegen die Tyrannei zu leisten. Etwas als unklug zu bezeichnen ist etwas vollkommen anderes, als es unmoralisch zu nennen. Wenn jemand einen Polizisten anschnauzt, kann man durchaus sagen, dass es unklug ist, aber dass es unmoralisch ist und dass derjenige, der das tut, es deshalb verdient, wie auch immer misshandelt oder bestraft zu werden, hat damit nichts zu tun. Die Autoritätsgläubigen sind oft der Meinung, dass es unabhängig von der Ursache unmoralisch sei, Widerstand gegen die Staatsgewalt zu leisten. Dass ganz normale Leute selbstständig Abhilfe schaffen, wenn Gesetzeshüter offensichtliches Unrecht begehen, ist für die Staatsgläubigen eine regelrechte Horrorvorstellung. Auch wenn ein Gesetzeshüter etwas so Schlimmes getan hat, wie jemanden zu ermorden. Aus der Perspektive der sorgfältig indoktrinierten Gläubigen ist die einzige zivilisierte Handlungsmöglichkeit in so einer Situation, irgendeine andere Autorität darum anzuflehen, die richtigen Dinge zu tun, aber niemals das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Die Leute mögen sich über die gesetzliche Ungerechtigkeit aufregen, aber nur wenige sind dazu in der Lage, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, sich an geplantem, illegalem Widerstand zu beteiligen, auch wenn die Handlanger der Regierung mit offensichtlich bösartiger Brutalität gegen unbewaffnete friedliche Opfer vorgeht. Wenn es durch ständige Gehirnwäsche einmal gelungen ist, die Menschen psychisch so zu brechen, dass sie unfähig dazu sind, gegen die Unterdrückung durch die Autorität Widerstand zu leisten, dann ist die physische Fähigkeit dazu zu haben, Widerstand zu leisten, nicht weiter relevant. Moderne Tyrannen und ihre Vollstrecker sind oft mitsamt ihrer Waffen um den Faktor 100 bis 1000 hoffnungslos in der Unterzahl. Trotzdem bleiben sie an der Macht. Die Menschen wären zwar physisch sehr wohl dazu in der Lage, Widerstand zu leisten, aber als Folge ihres tief verinnerlichten Glaubens an die Autorität fehlt ihnen die geistige Fähigkeit, sich zu wehren. Stephen Biko fasste das einmal wie folgt zusammen. Die mächtigste Waffe in den Händen des Unterdrückers ist der Geist der Unterdrückten. Gewalt mit zweierlei Maß messen. Sobald es um körperliche Gewalt geht, ist der Doppelstandard der Autoritätsindoktrinierten enorm groß. Wenn zum Beispiel ein Gesetzeshüter dabei gefilmt wird, wie er eine unschuldige und unbewaffnete Person brutal angreift, wird normalerweise darüber diskutiert, wie der Polizist gemaßregelt werden sollte oder ob er seinen Job verlieren sollte. Wenn aber irgendein normaler Bürger einen Polizeibeamten angreift, wird fast ausnahmslos gefordert, dass er für viele Jahre ins Gefängnis gehen soll. Warum der Bürger so gehandelt hat, spielt dabei keine Rolle. Und wenn jemand tödliche Gewalt gegen einen Handlanger der Autorität einsetzt, gibt es so gut wie niemanden, der fragt, warum er das getan hat. Es ist anscheinend niemals in Ordnung, einen Vertreter des Gottes namens Autorität zu töten, egal, was dieser getan hat. Für die Autoritätsgläubigen gibt es nichts Schlimmeres als einen Polizistenmörder, unabhängig davon, warum der Polizist getötet wurde. Bei der moralischen Bewertung von tödlicher Gewalt ist es unerheblich, ob es sich um einen Polizisten oder eine Privatperson handelt. Es spielt keine Rolle, ob im Namen einer Autorität getötet wurde oder aus irgendeinem anderen Grund. Ein Akt der Aggression erhält nicht automatisch mehr Legitimität oder Rechtmäßigkeit, wenn er gesetzmäßig ist und von denen ausgeführt wird, die behaupten, im Namen der Autorität zu handeln. Und jede Gewalt ist rechtens, die dazu nötig ist, eine aggressive Handlung, die nicht zur Verteidigung durchgeführt wird, zu stoppen oder zu verhindern. Unabhängig davon, ob die Aggression gesetzmäßig ist oder nicht und unabhängig davon, ob der Aggressor ein Gesetzeshüter ist oder nicht. Natürlich ist das Risiko des gewaltsamen Widerstands gegen legale Aggression viel höher. Aber an der moralischen Rechtmäßigkeit ändert sich deswegen nichts. Viele der Rechtfertigungen der Gesetzeshüter für die Gefangennahme von Menschen verlieren jeden Anschein von Rechtmäßigkeit, sobald der religiöse Glaube an die Autorität aus der Gleichung entfernt wird. Die Beteiligung an friedlichen, aber unangemeldeten Demonstrationen oder das widerrechtliche Fotografieren der Gesetzeshüter oder der Regierungsgebäude oder die Weigerung, bei willkürlichen Straßensperren anzuhalten und sich durch die Gesetzeshüter befragen zu lassen, das alles wird kaum als rechtens angesehen, wenn der religiöse Glaube an die Autorität nicht vorhanden ist. Rein moralisch gesehen ist Widerstand gegen ein solch faschistisches, rücksichtsloses Vorgehen gerechtfertigt. Auch wenn dieser Widerstand tödliche Gewalt erfordert und auch wenn er extrem gefährlich ist. Aber die meisten Menschen sind buchstäblich unfähig, sich so etwas auch nur vorzustellen. Selbst wenn sie eine vollkommen offensichtliche ungerechte Unterdrückung als solche erkennen, bleiben sie dabei, dass die zivilisierte Antwort darauf lauten muss, die Ungerechtigkeit geschehen zu lassen und danach eine andere Autorität darum zu bitten, die Ungerechtigkeit wieder gut zu machen. Wenn man mit legaler Aggression und Unterdrückung konfrontiert wird, gibt es nur zwei Alternativen. Entweder die Menschen sind verpflichtet, den Gesetzeshütern alles an Ungerechtigkeit und Unterdrückung zuzugestehen und sich später darüber zu beschweren, oder die Menschen haben das Recht, angemessen zu reagieren und die Ungerechtigkeit und Unterdrückung abzustellen. Die Behauptung, dass zum Beispiel jemand das Recht hat, keine unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durch die Regierung tolerieren zu müssen, so wie es im vierten Verfassungszusatz steht, ist in dem Moment hinfällig, in dem ein Opfer solch einer Tyrannei dazu verpflichtet ist, zuerst alles über sich ergehen zu lassen, um sich erst danach darüber beschweren zu können. Das Recht zu haben, von solchen Schikanen frei zu sein, impliziert logisch das Recht dazu, alles in der Macht Stehende zu tun, um die Unterdrückung von vornherein zu unterbinden. Auch wenn das die Tötung von Polizisten zur Folge hat. Aber selbst der Gedanke daran versetzt diejenigen in Angst und Schrecken, die darauf konditioniert wurden, stets vor der Autorität niederzuknien. Die meisten von denen, die über unveräußerliche Rechte fabulieren, sträuben sich selbst gegen den Gedanken, diese Rechte gegen Übergriffe der Autorität mit Gewalt zu verteidigen. Dass jemand einerseits das Recht hat, etwas zu tun und gleichzeitig nicht das Recht hat, dieses Recht mit Gewalt gegen Übergriffe des Staates zu verteidigen, ist ein Widerspruch. In Wahrheit wird das, was die meisten Menschen Rechte nennen, tatsächlich als Privilegien wahrgenommen, die von der Regierung eingeräumt werden. Die meisten hoffen, diese von ihren Herren erlaubt zu bekommen. Gleichzeitig sind sie nicht dazu bereit, diese Rechte, wenn nötig, auch mit Gewalt zu verteidigen, wenn sie von der Regierung als ungesetzlich erklärt werden. Nehmen wir als Beispiel das unveräußerliche Recht, seine Meinung frei zu äußern. Dieses Recht impliziert, dass der Rechteinhaber auch ein Recht auf Verteidigung gegen die Handlanger der Regierung hat, welche versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen. Und zwar Verteidigung in dem Maß, das dazu nötig ist, diese aggressiven Übergriffe abzustellen, zur Not bis hin zu tödlicher Gewalt. Dieser Aspekt ist den treu ergebenen Autoritätsgläubigen sehr unangenehm. Trotzdem bedeutet ein unveräußerliches Recht, wenn nötig, auch andere Menschen zu töten, die dieses Recht verletzen. Ob es sich dabei um Gesetzeshüter handelt, spielt keine Rolle. Tatsächlich aber kann sich die Regierung so gut wie alles erlauben, bevor der durchschnittliche Staatsgläubige damit anfangen würde, in Anführungszeichen illegalen, gewaltsamen Widerstand zu leisten. Egal, ob es Zensur, Körperverletzung, Entführung, Folter oder sogar Mord ist. Gehen Sie einmal als Leser dieses Buches selbst Ihrer eigenen Loyalität gegenüber der Autorität auf den Grund und fragen Sie sich, was passieren müsste, bevor Sie sich zur Tötung eines Gesetzeshüters berechtigt sehen. dass Strafverfolger und Gesetzeshüter Meinungsverschiedenheiten gewaltsam eskalieren lassen, ist die Norm. Jedes Mal, wenn sie jemanden verhaften oder in sein Haus eindringen oder fremdes Eigentum beschlagnahmen, werden die autoritären Vollstrecker das Ausmaß der Gewalt so lange erhöhen, bis sie sich durchgesetzt haben. Solange die Menschen nicht dazu bereit sind, gegen das gesamte System vorzugehen, werden sie sich früher oder später dem Willen der herrschenden Klasse beugen müssen oder sie werden getötet. Die Söldner des Staates unterdrücken und unterwerfen die Opfer ausnahmslos mit aggressiver Gewalt oder durch Gewaltandrohung. Trotzdem reagiert der durchschnittliche Staatsgläubige seinerseits mit Gewalt und Aggression, wenn die Opfer versuchen, sich zu verteidigen. Für die Staatsgläubigen sind die Opfer, welche sich verteidigen, die wahren Übeltäter und nicht die Söldner. Es wird als in Ordnung angesehen, regelmäßig zum Opfer einer Autorität zu werden und gleichzeitig reagiert man aggressiv auf Verteidigungsversuche anderer, die nicht dazu bereit sind, die Opferrolle stillschweigend zu akzeptieren. Das zeigt, zu welcher extremen Doppelmoral der religiöse Glaube an die Autorität führt und wie sehr die Wahrnehmung der Realität durch diesen Glauben verzerrt wird. Seltsamerweise ändert sich das, wenn man Ort und Zeit verändert. An bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten befürwortet nahezu jeder die Anwendung in Anführungszeichen illegaler, verteidigender Gewalt gegen die Handlanger der Regierung einschließlich tödlicher Gewalt. Es gibt kaum jemanden, der den Juden, die im Jahr 1940 lebten, aus heutiger Sicht empfohlen hätte, weiter innerhalb des Systems zu arbeiten und an Wahlen und Petitionen teilzunehmen, um das Dritte Reich von mehr Gerechtigkeit zu überzeugen. Viele von ihnen haben sich illegal versteckt, sind geflohen oder haben sich sogar gewaltsam widersetzt, wie es zum Beispiel im Warschauer Ghetto geschah. Technisch gesehen handelte es sich bei ihnen um Kriminelle, um Gesetzesbrecher und teilweise sogar um Polizistenmörder. Ihr Handeln erscheint aus heutiger Perspektive vollkommen gerechtfertigt. Aber jene, die in ihrer eigenen Zeit und in ihrem eigenen Land Leid vermeiden und Unterdrückung beenden wollen, werden gleichzeitig von ihren eigenen Leidensgenossen verurteilt und jede Bestrafung ihrer Verteidigungsversuche durch die Regierung wird gefeiert. Bei einer Bestrafung eines Steuerhinterziehers reagieren beispielsweise viele Amerikaner mit der gleichen Begeisterung, mit der die Haussklaven zu Zeiten der Sklaverei die Feldsklaven wegen Fluchtversuchen mit Peitschenhieben bestraften. Vielleicht liegt es nur am Neid oder am Gefühl der Ungerechtigkeit. Wenn jemand einem Unrecht zum Opfer fällt, ist es einfach nicht fair, dass sich ein anderer dem Unrecht entzieht. Dass die Steuerzahler, also diejenigen, die gewaltsam von der herrschenden Klasse erpresst werden, oft auf jene herabsehen, denen es gelungen ist, die Erpressung zu vermeiden, bestätigt diese These. Dass die Opfer von legalem Raub sich vorstellen, gute Menschen zu sein, weil sie sich haben ausrauben lassen, ist höchst merkwürdig. Ebenso seltsam ist es, wie sie auf andere herabsehen, die aus welchen Gründen auch immer nicht ausgeraubt wurden. Die Gefahr der Untätigkeit. Jemand, der das Brechen eines Gesetzes als etwas von Natur aus Schlechtes ansieht, neigt dazu, den Behörden alle illegalen Aktivitäten zu melden, die er feststellt. Unabhängig vom Inhalt des Gesetzes und auch, wenn weder Gewalt noch Betrug im Spiel sind. Auch Jurymitglieder in den Gerichtssälen der Regierung sprechen sich tendenziell für ziemlich harte Strafen aus, wenn das Gesetz gebrochen wird, auch wenn durch den Gesetzesverstoß niemand zu Schaden gekommen ist, niemand betrogen und niemandem Gewalt angedroht oder angetan wurde. Der Ungehorsam gegenüber einer Autorität scheint für sie an sich unmoralisch zu sein. Kronzeugen und Geschworene sind nicht mehr bloße Zuschauer, sondern sie machen sich zu Mittätern bei der Unterdrückung. Der größte Schaden durch den religiösen Glauben an die Autorität entsteht durch die Untätigkeit unbeteiligter Dritter. Immer wieder wurde großes und kleines Unrecht direkt unter den Augen im Grunde guter Menschen verübt, die nichts dagegen getan haben. Bis zu einem gewissen Grad liegt das am Selbstschutzreflex. Menschen tun häufig nichts, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Aber die Milgram-Experimente zeigten ganz deutlich, dass der Selbstschutz nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die meisten Menschen verspüren einen unwiderstehlichen Drang danach, Autoritäten zu gehorchen. Auch in Situationen, in denen sie in keinster Weise bedroht sind und auch, wenn sie genau wissen, dass die Anordnungen, die sie erhalten, falsch sind und anderen Schaden zufügen. Menschen, die schon den eigenen Gehorsam gegenüber einer Autorität nicht verweigern können, werden erst recht nicht intervenieren, wenn sie mitbekommen, wenn eine Autorität jemandem ihren Willen aufzwingt. Es wird Ihnen äußerst schwer fallen einzugreifen, meist wird es sogar vollkommen unmöglich für Sie sein. Das Ergebnis der Konditionierung der Zuschauer zu passiven, gehorsamen Konfrontationsverweigerern ist überall auf der Welt und im gesamten Verlauf der Geschichte zu sehen. Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende von Zuschauern stehen herum wie Zombies und sehen untätig dabei zu, wie Handlanger der Autorität unschuldige Menschen angreifen oder sogar ermorden. Selbst in den Vereinigten Staaten, dem vermeintlichen Land der Freien und der Heimat der Tapferen, ist in Polizeibrutalität-Videos immer wieder deutlich zu sehen, wie Massen an Schaulustigen einfach nur zusehen und nicht einen Finger krumm machen, um ihre Mitmenschen gegen die bösartigen Übergriffe der Autorität zu schützen. Teil 3. Die Folgen für die Unterstützer. Legalisierte Aggression. Die meisten Menschen glauben vermutlich, dass sie nur unbeteiligte Dritte seien, wenn es zu autoritärer Unterdrückung und Ungerechtigkeit kommt. Tatsächlich gibt es kaum jemanden, der nicht in irgendeiner Form Befürworter der Staatsgewalt ist. Jeder, der zur Wahl geht, duldet die Initiierung von Gewalt gegen seine Nachbarn, auch wenn das erstmal als solches nicht zu erkennen ist. Und zwar unabhängig von demjenigen, den er wählt oder sogar aktiv unterstützt, unabhängig davon, ob er sich dabei nur auf bestimmte politische Vorhaben oder nur ein bestimmtes Programm der Regierung bezieht. Dies liegt daran, dass ein Gesetz nichts mit freundlichen Vorschlägen oder höflichen Anfragen zu tun hat. Jedes sogenannte Gesetz, das von Politikern erlassen wird, ist ein Befehl, dem unter Androhung und Anwendung von Gewalt Folge zu leisten ist. George Washington formulierte es so: Der Staat ist nicht Vernunft, er ist nicht Beredsamkeit, er ist Gewalt. Die meisten Menschen sind in ihrem Alltag mit Drohungen oder körperlicher Gewalt gegen ihre Mitmenschen sehr zurückhaltend. Nur ein winziger Bruchteil der vielen persönlichen Meinungsverschiedenheiten würde zu einem gewaltsam ausgetragenen Konflikt führen. Doch wegen des religiösen Glaubens an die Regierung befürwortet so ziemlich jeder Gewalt, ohne es zu bemerken. Ohne jedes Schuldgefühl, weil er glaubt, dass Drohungen und Zwang von Natur aus legitim seien, wenn sie als Vollzug von Gesetzen bezeichnet werden. Jeder weiß, was mit Gesetzesbrechern passiert. Sie müssen ein Bußgeld bezahlen, das entspricht einer Zahlungsaufforderung unter Androhung von Gewalt. Oder es erfolgt eine Festnahme bzw. gewaltsame Gefangennahme und es kann sogar dazu kommen, dass Gesetzeshüter jemanden töten, der Widerstand leistet. Die Grundlage jedes Gesetzes ist eine Bedrohung, die aus der Fähigkeit und Bereitschaft besteht, tödliche Gewalt gegen diejenigen anzuwenden, die nicht gehorchen. Jeder, der die Fakten offen und ehrlich anerkennt, kann dieses bestätigen. Aber der religiöse Glaube an die Autorität führt zu einer seltsam widersprüchlichen Interpretation dieser Realität. Fast jeder will, dass andere durch Gesetze dazu gezwungen werden, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge zu finanzieren. Sie fordern also die Androhung und Anwendung von Gewalt und wissen sehr genau, was passiert, wenn sich jemand nicht an die Gesetze hält. Gleichzeitig wird die eigene Befürwortung von Gewalt nicht einmal wahrgenommen. Millionen von Menschen halten sich selbst für friedlich und zivilisiert. Sie verteidigen aber gleichzeitig bewaffnete Raubüberfälle durch den Staat. Ob sie die Opfer dieser Taten selbst kennen oder ob es sich um Millionen ihnen unbekannter Menschen handelt, spielt für sie keine Rolle. Viele von ihnen behaupten sogar voller Stolz, Pazifisten zu sein. Sie erkennen den Widerspruch nicht, weil der Raub hinter dem Euphemismus der Besteuerung versteckt ist und die Taten von Menschen verübt werden, die dem Irrglauben verfallen sind, dass sie das Recht dazu haben, im Namen der Regierung andere zu berauben. Das Ausmaß an Blindheit und Selbstbetrug, das der Glaube an die Autorität erzeugt, ist riesig. Sobald die Gewalt, die befürwortet wird, politisch ist, wird keinerlei Verantwortung mehr für die Folgen der Gewaltforderung übernommen. Diejenigen, die zum Beispiel staatliche Leistungen beantragen, verlangen Anteile der Beute, die ihren Nachbarn durch die Besteuerung mit Gewalt geraubt wurde. Für die Regierung zu arbeiten, läuft ebenfalls darauf hinaus, dass die Nachbarn dazu gezwungen werden, einem das Gehalt zu zahlen. Ob es eine direkte Zahlung, eine Dienstleistung, ein staatliches Programm oder irgendeine andere Unterstützung ist, der Empfänger greift normalerweise zu und bedient sich am gestohlenen und geraubten Eigentum. Ohne den geringsten Anflug von Scham oder Schuld. Er lässt andere in seinem Auftrag berauben und gleichzeitig kann er der liebste und netteste Nachbar seiner Raubopfer sein. In keiner anderen Situation gibt es so eine merkwürdige, widersprüchliche Konstellation. Dieses Phänomen tritt nicht nur bei den Befürwortern aggressiver Handlungen auf, sondern auch bei den Opfern. Wenn ein Hauseigentümer beispielsweise einem Einbruch zum Opfer fällt und herausfindet, dass der eigene Nachbar einen bewaffneten Räuber und Einbrecher dafür bezahlt hatte, in sein Haus einzubrechen und einige seiner Wertsachen zu stehlen, dann wären diese beiden Nachbarn sicher, um es vorsichtig auszudrücken, nicht mehr die besten Freunde. Aber wenn genau das Gleiche über den Umweg durch Wahlen und eine Autorität durch gesetzmäßigen Diebstahl geschieht, dann wäre das für den Einbrecher, seinen Auftraggeber und auch für das Opfer vollkommen in Ordnung. Persönliche Anmerkung des Autors. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Menschen es waren, die große Sympathien für meine Frau und mich hatten, weil wir uns dem Finanzamt nicht beugen wollten und deshalb ins Gefängnis gehen mussten. Aber keinem unserer nicht-anarchistischen Bekannten kam es jemals in den Sinn, dass uns genau die Leute ins Gefängnis gesteckt haben, die sie wählten, weil wir uns nicht an die Regeln hielten, die sie durch ihre Wahl befürwortet haben. Soweit ich weiß, gab es keinen einzigen Staatsgläubigen aus unserem Bekanntenkreis, der die Schizophrenie und Heuchelei auch nur bemerkt hat, die sich offenbart, wenn er die massenhafte Erpressung, Steuern, befürwortet und gleichzeitig die Opfer der gleichen Erpressung bedauert. Das übernatürliche Wesen der Autorität kann man daran erkennen, dass einerseits eifrig dafür gestimmt wird, die eigenen Nachbarn legal erpressen und ausrauben zu lassen, aber andererseits kaum jemand dazu bereit wäre, einen ganz normalen Sterblichen damit zu beauftragen oder jemanden dafür zu bezahlen, genau das Gleiche zu tun. Kaum jemand würde eine gewöhnliche Verbrecherbande damit beauftragen, seine Nachbarn auszurauben, damit die Schule seines Kindes bezahlt wird und dieses dann auch noch als vollkommen gerechtfertigt ansehen. Aber viele Millionen Menschen befürworten genau die gleiche Sache, wenn sie die Erhebung von Steuern zur Finanzierung öffentlicher Schulen fordern. Warum aber fühlt sich die Situation für Täter und Opfer moralisch an, sobald die Autorität daran beteiligt ist? Weil diejenigen, die an der Regierung sind, glauben, dass die Regierung mehr ist als nur die Menschen, aus denen sie besteht. Sie stellen sich vor, dass die Regierung Rechte hat, die kein gewöhnlicher Sterblicher hat. Aus der Perspektive des Staatsgläubigen entspricht die Bitte an die Regierung, etwas zu tun, eher dem Anflehen eines Gottes, als ganz normal sterbliche Menschen darum zu bitten, etwas für sie zu tun. Ein Staatsgläubiger, der bestimmte Gesetze fordert, würde mit Entsetzen reagieren und sich angegriffen fühlen, wenn eine Gruppe von ganz normalen Menschen eine Dienstleistung anbieten würde, die mit der Regierung vergleichbar wäre. Man stelle sich vor, ein paar Verbrecher machen einem Anwohner folgendes Angebot. Wir würden deine Nachbarn erpressen und mit dem erpressten Geld bezahlen wir die Schule, auf die dein Kind geht. Wir bringen die Straßen in Ordnung und noch vieles mehr. Einen Anteil davon müssen wir natürlich selbst behalten. Und außerdem sage uns, wie sich deine Nachbarn verhalten sollen und wir werden dafür sorgen, dass sie das auch tun. Wenn deine Nachbarn nicht tun, was wir sagen, nehmen wir ihnen ihre Sachen weg oder stecken sie in einem Käfig. Wenn ganz normale Menschen so ein Angebot machen würden, würde man sie für verrückt erklären und wegschicken. Das gleiche Angebot gilt aber als zulässig, ja sogar als anständig und rechtschaffen, wenn es in einer Wahlkampfrede eines politischen Kandidaten unterbreitet wird, der sich auf irgendwelche abstrakten politischen Konzepte wie das Gemeinwohl oder auf den Willen des Volkes beruft. Ein Politiker, der sagt, wir müssen die Bildung unserer Kinder angemessen finanzieren und wir müssen in unsere Infrastruktur investieren, meint damit, dass er anderen Menschen durch Besteuerung gewaltsam ihr Geld wegnehmen will, um es so auszugeben, wie er es für richtig hält. Solche gewaltsamen Übergriffe werden als gerechtfertigt akzeptiert, wenn sie im Namen der Autorität verübt werden. Wenn ganz normale Sterbliche genau das Gleiche tun, so gilt das als unmoralisch. Das alles zeigt, dass die Regierung in den Köpfen der Staatsgläubigen deutlich mehr ist als nur eine Gruppe von Menschen. Paradoxerweise behaupten die Staatsgläubigen, dass die Regierung selbst und das, was sie tun darf, vom Volk kommt. Jeder Glaube an die Regierung setzt die absurde, sektenhafte Überzeugung voraus, dass ein paar gewöhnliche Menschen durch pseudoreligiöse politische Dokumente und Rituale wie Verfassungen, Wahlen, Berufungen, Gesetzgebungsverfahren und so weiter ein Wesen erschaffen können, das übermenschliche Rechte besitzt, Rechte, die kein einziger der Menschen besitzt, der dieses Wesen mit erschaffen hat. Und sobald die Menschen unter so einer Wahnvorstellung leiden, werden sie dieses Wesen eifrig darum bitten, dass sie ihre Nachbarn kontrollieren und erpressen. Sie glauben wirklich und wahrhaftig, dass dieser Gott namens Regierung dazu berechtigt ist, während ihnen gleichzeitig vollkommen bewusst ist, dass gewöhnliche Sterbliche kein Recht dazu haben. Rechtfertigungen für aggressive Gewalt, obwohl die Demokratie oft als der Gipfel der Zivilisation, Kooperation und des einvernehmlichen Auskommens gilt, ist sie das genaue Gegenteil davon. Die Teilnahme an Wahlen ist eine Aggression und die Demokratie zu verherrlichen ist gleichbedeutend mit der Verherrlichung von Gewalt und ständigen Konflikten. Bei politischen Wahlen geht es keineswegs um Zusammenhalt, Einigkeit oder Toleranz. Bei Wahlen wird darum gestritten, auf welche Art und Weise alle zu bestimmten Verhaltensweisen gezwungen werden sollen und welche Dinge durch die Erpressungsmaschine, die sich Staat nennt, zwangsweise bezahlt werden müssen. Die unzähligen Wahlplakate, die die Landschaft vor jeder Wahl verschandeln, sind nicht Zeichen einer aufgeklärten, freien Gesellschaft. Sie sind das Zeichen einer geistig und körperlich versklavten Gesellschaft, die von einem niemals enden wollenden Streit durchsetzt ist, welcher Sklaventreiber die Peitsche schwingen soll. Jeder einzelne Wähler gibt Menschen die Macht, eine flächendeckende Erpressung, man nennt es Besteuerung, durchzuführen, um verschiedene politische Projekte zu finanzieren. Unabhängig davon, wen oder was er wählt. Würde sich ein politischer Kandidat für die vollständige Abschaffung dieser systematischen Erpressung einsetzen, würde man ihn als einen extremistischen Deppen bezeichnen und auslachen. Jeder einzelne Wähler ermächtigt eine Verbrecherbande dazu, die Massen in großem Stil auszurauben. Aber kein einziger von ihnen will die Verantwortung dafür übernehmen. Sie wissen, was ihre Kandidaten tun werden, wenn sie an der Macht sind. Sie wissen, was passiert, wenn sich jemand weigert, sich ausrauben zu lassen. Aber durch den religiösen Glauben an die Autorität sind die Wähler psychisch nicht in der Lage zu erkennen, dass sie durch ihre Wahlteilnahme Gewalt in riesigem Ausmaße unterstützen. Trotz aller Rhetorik und Propaganda geht es Staatsgläubigen niemals um die sogenannte Zustimmung der Regierten. Wäre tatsächlich echte Zustimmung gemeint, dann würde jede politische Maßnahme, die über das hinausgeht, mit dem die dadurch betroffenen unbeteiligten Dritten zufällig einverstanden sind, ausschließlich in eigener Sache gefordert werden. Es ist vollkommen offensichtlich, dass es nicht Ziel der Wähler ist, sich selbst zu zwingen bzw. zwingen zu lassen, irgendwelche Dinge zu bezahlen. Es ist auch nicht ihr Ziel, sich selbst Entscheidungen und Verhaltensweisen aufzwingen zu lassen. Das Ziel jedes Wählers ist immer, die Maschinerie der Regierung dazu zu benutzen, um andere Menschen zu bestimmten Verhaltensweisen und zur Finanzierung bestimmter Dinge zu zwingen. Interessanterweise nimmt der einzelne Staatsgläubige seine eigene Verpflichtung, den unzähligen politischen Befehlen, Gesetzen, zu gehorchen, nicht sonderlich ernst. Er hat vielmehr das Gefühl, dass er selbst sich ungeachtet der Gesetze auf sein eigenes Urteil und seinen eigenen gesunden Menschenverstand berufen darf. Gleichzeitig meint er, dass alle anderen in allen Einzelheiten durch die Autorität bevormundet werden müssen. Er glaubt, dass er selbst vertrauenswürdig und moralisch sei und deswegen auch seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Der Zweck des Gesetzes ist es seiner Ansicht nach, alle anderen in Schach zu halten. Das Ausmaß, in dem die Autorität nach dem Willen der Wähler andere bevormunden soll, unterscheidet sich erheblich. Der Konstitutionalist will, dass die Bundesregierung andere dazu zwingt, nur diejenigen Dinge zu finanzieren, die in der US-Verfassung gesondert festgelegt sind. Der Progressive will dagegen, dass die Regierung andere zur Finanzierung aller möglichen Dinge zwingt. Kunst, Verteidigung, Hilfe für die Armen, Bildung, Altersteilzeit, die Liste lässt sich unendlich fortführen. Das Ausmaß der Gewalt, die diese beiden Wählergruppen fordern, mag sich unterscheiden. Aber die Gewaltansicht, die sie unterstützen, bleibt die gleiche. Beide Wählergruppen setzen voraus, dass die Autorität das Recht hat, Geld unter Gewaltanwendung für die Finanzierung von Staatsaufgaben, die für notwendig gehalten werden, zu erpressen. Der Unterschied besteht nur darin, was sie für notwendig halten. Das Denken der Staatsgläubigen ist paradox. Einerseits wissen sie genau, dass jedes Gesetz, das sie fordern oder billigen, durch die Androhung von Gewalt durchgesetzt wird. Sie sind sich vollkommen im Klaren darüber, was mit einem Gesetzesbrecher passiert, der bei einem Gesetzesverstoß erwischt wird. Sie verneinen gleichzeitig aber beharrlich, dass sie Gewaltanwendung gegen ihre friedlichen Nachbarn befürworten. Die Staatsgläubigen wissen, dass jedes politische Programm, das sie unterstützen, nach Inkrafttreten durch Androhung oder Anwendung von Gewalt durchgesetzt wird. Und obwohl ihnen das vollkommen bewusst ist, weigern sie sich, zuzugeben, dass sie offen und direkt die gewaltsame Erpressung und gewaltsame Beherrschung von Millionen von unschuldigen Menschen unterstützen. Sie tun das, weil sie glauben, dass die Autorität das Recht hätte, zu herrschen. Mit dem Ergebnis, dass sie Gewalt plötzlich nicht mehr als Gewalt sehen. Die Gewalt wird durch diejenigen ausgeübt, die behaupten, die Autorität zu sein und die der Vorstellung verfallen sind, von den üblichen Regeln der Moral ausgenommen zu sein. Regeln wie, du sollst nicht stehlen, du sollst niemanden gewaltsam angreifen, du sollst niemanden ermorden etc. Solange das so ist, können sich auch die größten Befürworter verschiedener Steuern und anderer Gesetze als friedfertige und gewaltlose Menschen bezeichnen. Sogar einschließlich der Pazifisten. Weil Regierungen durch die Anwendung oder Androhung Gewalt definiert sind, gibt es keinen staatsgläubigen Pazifisten und es kann so etwas auch nicht geben. Nicht alle Anarchisten sind automatisch Pazifisten, weil viele von ihnen verteidigende Gewalt befürworten. Aber alle wahren Pazifisten sind Anarchisten. An sich anständige und rechtschaffene Menschen billigen in vielen Situationen, zu einigen komme ich noch, Aggression, gewaltsame Angriffe, Bedrohungen und Raub. Sie glauben, dass der übermenschliche Gott namens Regierung die Erlaubnis dazu hat, solche Taten zu begehen. Und sie glauben deshalb auch, dass es durchaus moralisch und anständig sei, die Regierung damit zu beauftragen, solche Taten zu begehen. Nächstenliebe durch Gewalt. Der typische Staatsgläubige ist zutiefst schizophren, wobei ihm gleichzeitig völlig bewusst und völlig unbewusst ist, dass er sich persönlich für die Verbreitung von Gewalt gegen andere Menschen einsetzt. Ein überdeutliches Beispiel hierfür sind diejenigen, die sich liebevoll und mitfühlend dabei vorkommen, wenn sie staatliche Maßnahmen unterstützen, die den Armen helfen sollen. Was sie durch die Unterstützung dieser Maßnahmen tatsächlich befürworten, ist eine groß angelegte milliardenschwere Erpressung, bei der vielen Millionen Menschen angedroht wird, sie in einen Käfig einzusperren. Das, was die Bedürftigen eventuell bekommen, versetzt die Befürworter einer solchen Nächstenliebe durch Gewalt in den Glauben, besonders rechtschaffen und fürsorglich zu sein. Gleichzeitig sprechen sie sich vollständig frei von der damit verbundenen Verantwortung für Drohungen, Einschüchterungen, Schikanierungen, Enteignungen und Inhaftierungen. Obwohl sie ganz genau wissen, dass diese zwangsläufig Bestandteil jeder Art staatlicher Wohlfahrtsprogramme sind. Diese bizarre selektive Realitätsverweigerung veranlasst die Staatsgläubigen dazu, die brutale Gewalt, mit denen diese Gesetze durchgesetzt werden, zu unterstützen, gleichzeitig aber nicht anzuerkennen, dass sie selbst diese brutale Gewalt billigend in Kauf nehmen, wenn sie solche Gesetze verlangen. Der religiöse Glaube an die Autorität führt zu diesem seltsamen psychologischen Widerspruch und er versetzt die Verfechter von Umverteilungssystemen in den Glauben, dass die Opfer dieser gesetzlichen Erpressung dazu verpflichtet seien, zu kooperieren. Die Gewaltanwendung gegen Menschen, die ihre Steuern nicht zahlen, sei gerechtfertigt. Im Ergebnis wird das Prinzip von Moral und Anstand völlig auf den Kopf gestellt. Mitfühlende, Sozialhilfe-Befürworter fordern die gewaltsame Enteignung unschuldiger Menschen und bezeichnen andere, die dieses vermeiden wollen oder sich dagegen wehren, als verabscheuungswürdige Kriminelle. Gleichzeitig halten sich Befürworter von Sozialsystemen, also Vermögensumverteilung durch Schneeballsysteme, für fürsorgliche und mitfühlende Menschen. Geblendet durch ihre Staatsgläubigkeit, sind sie auch nicht in der Lage zu erkennen, dass sie die Menschen in etwas hineinzwingen, was sich fälschlicherweise ein staatliches Rentensystem nennt. Zusätzlich entmündigen sie die Menschen in verletzender Art und Weise, indem sie ihnen die Fähigkeit absprechen, für ihre eigene Zukunft zu sorgen. Sie zwingen die Menschen zur Teilnahme an einem Investitionsprogramm, das in nichts investiert, kein Vermögen hat, das eine Rendite weit niedriger als die meisten realen Investitionen abwirft und nicht einmal eine verbindliche Renditezusage enthält und halten sich dadurch für besonders rechtschaffen und wohltätig. Wer so etwas tut, leidet unter einem schweren Realitätsverlust. Es gibt kein Rentenkonto, weder individuell noch der Gemeinschaft, auf das eingezahlt wird. Der US Supreme Court in Fleming v. Nestor, 363 US 603, hat klargestellt, dass niemand irgendwelche vertraglichen Ansprüche auf Rentenleistungen hat, unabhängig davon, wie viel sie in das System einbezahlt haben. Der Kongress kann sämtliche Rentenzahlungen einstellen, wann auch immer er das will.